Geekplätzchen. Hallo und herzlich willkommen bei den Geekplätzchen mit dem Watchman. Hallo zusammen und mit dem Mann, der niemals nie sagt, weil der morgen nie stirbt und der sowieso keine Zeit zu sterben hat, dem Sormaniac. Hallo. Jetzt hast du ja eigentlich schon angeteasert, was es heute für Plätzchen gibt. Ja. Ja. Soll ich sagen? Ja, sag. Wir haben Bond-Plätzchen. Bond. James Bond-Plätzchen. Genau. Genau. Ja, dann erzähl mal. Was? Die sind lecker. Die sind lecker. Ja, wir waren im Kino. Genau. Davor müssen wir allerdings sagen, natürlich gehen wir nicht davon aus, dass ihr alle schon im Kino wart. Was fällt euch ein, noch nicht im Kino gewesen zu sein? Unmöglich! Aber nicht alle haben so viel Zeit wie wir. Ja, das allerdings war, ja. Und deshalb haben wir uns das jetzt folgendermaßen überlegt. Richtig. Wir sind diesmal geteilt. Genau. Genau, wir haben einen Teil 1. Den halten. Und einen Teil 2. Also beziehungsweise, das ist alles in der einen Folge. Wir machen keine zwei Teile, sondern es gibt jetzt zuerst mal das Review, das Non-Spoiler-Review. So spoilerfrei, wie es irgendwie geht. So spoilerfrei, wie es irgendwie geht. Und danach machen wir halt einen Cut. Genau. Ja, und sagen euch das ganz deutlich so, ab jetzt, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und nicht gespoilert werden wollt, es gibt auch Leute, die ihn noch nicht gesehen haben, denen es vollkommen egal ist, aber ne, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann müsst ihr dann ausmachen, aber dann, das sagen wir euch. Genau, dann machen wir so den, wie damals bei Löwenzahn, genau. Ihr könnt jetzt ausschalten. Jetzt abschalten. Ja. Genau, aber nur für diese Folge. Aber nur für diese Folge, genau. Genau. Okay, wir waren im Kino. Ja. Ja. Wir hatten Spaß. Also richtig. Ich hatte Spaß. Wir hatten Spaß, wir hatten Kino. Wir hatten viel zu viel Popcorn. Ja. Das wir hatten, aber wir hatten eigentlich hatten wir sogar, ich meine, der Film heißt Keine Zeit zu sterben. Wir hatten aber eigentlich genug Zeit, Popcorn zu essen. Ja, der war richtig lang. Ja. Aber nicht langweilig. Richtig. Also das kann man schon mal festhalten. Ja. Ich meine, 2 Stunden 40 sind jetzt so nicht gerade der kürzeste aller Filme. Ja, so stelle ich mir eigentlich einen James-Bond-Film vor, wenn Martin Scorsese einen James-Bond-Film machen würde. Der würde dann auch irgendwie 3 Stunden dauern. Oder genau, so. Genau. Also wir sind mit 2 Stunden 40 dabei. Ja. Und das klingt... Der längste aller Zeiten, oder? Ja. Ja. Es ist, glaube ich, der längste aller Zeiten. Mhm. Es ist Bond 25, wenn ich richtig gezählt habe. Der Jubiläums-Bond. Er steckt auch voller Anspielung auf alte Bond-Filme. Ne? Also ob es Musik ist, ob es irgendwelche Autos sind, ob es Gadgets sind, ob es Erwähnungen sind, ob es irgendwelche Bilder an der Wand sind. Ja. Ne? Haltet die Augen offen, wie gesagt, wir sind ja noch im Non-Spoiler-Bereich. Genau. Also das Schöne ist, es ist alles so untergebracht, wer das alles gar nicht kennt. Den stört's nicht? Ja. Genau. Also man muss jetzt, wenn man sagt, oh guck mal, die machen da 25 und die Anspielung und hier und da. Ja, nein. Das ist für mich immer so eine schlechte Anspielung. Eine, die denjenigen, der es nicht kennt, stört. Ja. Ja. Also man kann, ich sag mal so, das Interessante dabei ist sogar. Also es gibt ein Ding, das ist jetzt kein Spoiler. Es gibt halt, da sind sie halt im Büro von M. Ja, Riesenspoiler. Bei James Bond sind sie mal im Büro von M. Ja. Und da in diesem MI6-Gebäude. Und es gibt halt eine Galerie an der Wand und man hat zum Beispiel den allerersten M als Porträt an der Wand hängen, zum Beispiel. Genau. Na, also das ist jetzt steinigt mich jetzt nicht für diesen Mega-Spoiler. Da kann ich mir ja jetzt den Film sparen. Nein. Also sowas ist das. Genau, drin. Also sie haben es sogar so gehalten, es ist wirklich... Es wird nicht darauf hingewiesen. Also es ist einfach im Hintergrund zu sehen. Die stehen jetzt nicht davor und gucken sich das Bild an. Ja, also man sieht es einfach nur. Es ist sogar so kundenfreundlich gehalten, dass selbst diejenigen, die Spectre nicht gesehen haben, selbst die können diesen Film gucken und Ich muss tatsächlich sagen, ich hatte nichts gegen Spectre. Ich fand den gar nicht so schlecht. Aber ich habe so in meiner Erinnerung, weil ich habe den, glaube ich, nur einmal im Kino gesehen. Und ich weiß halt, ja. Also der Film geht los, dann passieren Dinge und dann ist er vorbei. Ja. Aber und ich hatte Spaß dran, aber ich weiß nicht so genau, was da jetzt also war. Also es baut schon gewisserweise auf, aber wer es nicht gesehen hat, keine Angst, kann man gucken und man versteht, worum es geht. Mhm. Dass die Dame aus Spectre noch dabei ist, das ist auch kein Spoiler, das sieht man auf dem Filmplakat. Also das ist halt... Also wer, sie haben im Grunde genommen, genau, die sind wieder da. Mhm. Und das Ganze wie gesagt, ist nicht kurz, aber kurzweilig, ja. weil ja. sie es schaffen, 007 und den Gegner und so weiter alles schön in Bewegung zu halten. Mhm. Sie nehmen sich Zeit. Sie nehmen sich wirklich Zeit. Das können sie aber ja. auch gut tun, weil ja. sie nicht nur einfach jetzt sagen, lass mal irgendwie Zeit rumbringen, sondern das, was sie machen, das trägt auch eben durchaus zur Handlung ja. bei. Ja. Und ja. Und man merkt halt richtig schön, wie sich der fünfte Teil jetzt die anderen vier Filme so ein bisschen nimmt und versucht, so Fäden ja, ja, zu ja. beenden. Also man kann schon sehen, dass man diesen Darstellerzyklus, sage ich jetzt ja, mal, ja, ja, dass man ja. den auch als einen inhaltlichen Zyklus tatsächlich dieses Mal genau. hat. Das ist was neu ist. Genau. Ja, dass man das mal so aufgreift, ja, ja, ja. dass die Verbindungslinie da ist von Casino Royale bis keine jetzt, Zeit zu zerben, genau, keine Zeit zu sterben. Keine Zeit zu sterben, ja. Und wie gesagt, er hat auch eigentlich gar keine Zeit zu sterben, weil er ist ständig in Bewegung, ja, er muss ständig ja. irgendwas ja. Regeln machen. Ja, ist immer gut zu tun. Ja, und es ist das drin, was man eigentlich denkt, was drin ist, wenn man einen James-Bond-Film guckt. Ja, ja. ja. Also auch diese leichte Zukunftstechnologie. Also James Bond ist für mich immer so ein bisschen James Bond, also es soll zwar in der Jetztzeit spielen, aber es ist irgendwie quasi ein Paralleluniversum, was immer so leicht in der Zukunft spielt. Also es ist immer so ein bisschen Technologie, die wir eigentlich gar nicht haben, die es aber bald geben kann. Ja, ne? Also oder die entweder experimentell ist ja. oder ich meine... Nicht so schlimm wie jetzt zum Beispiel bei damals, wie hieß der Film nochmal, Die Another Day oder welcher war es? Mhm. Was war nochmal der letzte? War das Die Another Day, der letzte Bond? Der letzte Pierce Brosnan Bond. Ja. Das war der Jubiläumsfilm. War das der 20er, ne? Das war der 20er in 2020. Also was sie jetzt bei dem Jubiläum mit 25... In 2000. Oder 2002. 2002 war es. Irgendwie so. Ja, jedenfalls war es... Das war Jubiläum. War 2020, der kam nicht letztes nein, Jahr. Nein, nee, weil da sind sie hingegangen und ich hätte schon fast gesagt, das Batmobil, nee, das Bond-Auto konnte sich plötzlich tarnen. Mhm. Dann hatten sie Hat wunderbar funktioniert, wenn man damit durch den Schnee fuhr. Dann hatten sie bei MR6 plötzlich ein Holodeck. Also so eine virtuelle Realität, ja. die aber Holodeck-Qualität hatte. Ja, gut. Und Moneypenny dann irgendwie ein romantisches Knutsch-Date mit Bond hatte. Also sie haben, das war ein bisschen Jump the Shark. Ja, das war ein bisschen extrem. Ich meine, ja. sind sie dann so ganz in die andere Ecke gegangen. Ja, ja. Da haben sie quasi alles verbannt, was irgendwie in die Richtung ging. Ja, also Casino Royale, das war ja, das war ja quasi der Garagenband-Bond mehr oder weniger. Also so komplett ohne Gadgets, komplett ohne alles eigentlich. Ja, genau. Ja, also man sieht jetzt hier bei diesem Film, man bewegt sich jetzt mit diesem Film jetzt stark oder stärker wieder in die andere Richtung. Mhm. Das heißt, in gewissem Maße, Gadgets sind wieder da. Ja, sehr, sehr stark sogar, finde ich. Ja, noch so stark im Vergleich also zu früher. Also gut, ich habe jetzt das Auto zu den Gadgets dazugezählt. Also so extrem, das Auto habe ich schon lange nicht mehr eingesetzt gesehen. Ja. Ja, allerdings ist es jetzt im Vergleich zu, ich sag mal so. Ja, gut, im Vergleich zu alten Roger Moore-Sachen. Ne? Also, zu Roger Moore-Sachen. Ich meine, an sich im Grunde genommen zum Vergleich zu allem, außer ne? außer jetzt den Daniel Craig-Sachen, weil, ja gut. Ich meine, noch weniger Auto war dann nur immer in GoldenEye, aber danach ging es auch schon wieder los mit dem. Obwohl GoldenEye tatsächlich für mich das erste. Also war mein erster Kino James Bond und das ist auch der einzige, wo ich mich halt wirklich an das beworbene Auto erinnern kann. Okay. Na, das war halt hier dieser BMW Z3 damals. Der ganz wirklich, am Ende kam. Ja, ja, ja, ja. Das war halt quasi das Auto zum Film, aber irgendwie, der hat irgendwie nicht so wirklich eine Rolle gespielt. Nee. In späteren Bonds hast du dann teilweise, dass die Fernbedienung von dem war ein Z4 oder was der da hatte? Ja, auch irgendwas BMW, wo dann quasi das BMW-Logo als Fernbedienung hatte in, ich weiß gar nicht, in welchem. Also er hatte in Der Morgen stirbt nie, hatte er das, ja, wo das, er den quasi, das hatte das Ericsson-Handy, mit dem er den 7er BMW steuern konnte. Genau, aber diese Fernsteuerung, die hatte auch das Logo von BMW. Das kann sein. Diese angedeutete Oder hatte, weiß ich, dass er das, dann hatten sie für den, danach hatten sie mal einen Z8 gegeben, der in der Mitte durchgesägt wurde. Genau. Und, aber das BMW-Logo konnte, oder bei dem 7er BMW, das Logo konnte hochfahren und der konnte damit ein Seil durchschneiden. Und so. Ja, da war was, genau. Ja, also da waren die Autos so richtig stark wieder da. Und das hat man alles ein bisschen wieder zurückgefahren. Ja. Jetzt sind die, interessanterweise jetzt hier, Aston Martin ist da. Ja. Aber nicht mit neuen Autos. Ja, es ist halt im Prinzip back to the roots. Genau. Es ist also, ich meine, es ist jetzt auch nicht der Mega-Spoiler, weil man sieht's im Trailer. Ja, natürlich. Also natürlich ist der DB5 ist wieder da und der DB7 kommt später auch noch, sieht man auch im Trailer. Also im Universum von James Bond, also im Roman-Universum war es mir ja dieser DB5, war es, glaube ich. Das ist ja quasi das Privatauto von James, den er damals irgendwie hatte und den er halt so hegt und pflegt. So war das, glaube ich. Ne? Also er hat zumindest einen Aston Martin. Ich weiß nicht, ob es DB5 ist. Also wie gesagt, man hat also den Goldfinger DB5. Ja. Auch mit den Goldfinger Gadgets. Ja. Ist auch kein Spoiler, sieht man auch im Trailer. Ja. Also das ist schon da, ja. Und eben eine ganze Menge kleine, eben so kleine Referenzen, wo die Fangemeinde sagen wird, ja. Das haben wir so ein bisschen vermisst. Das haben wir so ein bisschen immer angekreidet, den Craig-Film. Das ist dann wieder da. Ja. Ja. Es ist halt ein bisschen schwierig jetzt, weil bei allem, was ich halt sagen will, habe ich halt vorher immer so diese Überlegung, ist das jetzt ein Spoiler oder nicht? Mhm. Ich persönlich finde zum Beispiel, also James Bond ist nicht mehr so ein Schürzenjäger in den Filmen. Gut, das hatten wir sowieso ein bisschen ad acta gelegt. Ja, das ist generell mit der Bond-Ära so ein bisschen vorbei gewesen. Na, also, ja, also dann, ja, ja. Weil Pierce Brosnan hat ja quasi zwei pro Bond-Film beglückt. Ja gut. Das hat man dann sowieso mit der Craig-Ära ja sowieso ziemlich stark runtergefahren. Also wäre zum Beispiel jetzt Ana de Armas, wo ich halt einen Mega-Crush hatte, als sie da aufgetaucht ist. Ne? Gut, nicht nur wegen dem Kleid. Also es ist halt, ich meine, gut, die kennt er noch aus Knives Out. Das war halt, Brosnan hätte die ins Bett gekriegt. Ja, aus Brosnan. Ne? Und Riesenspoiler passiert hier nicht. Nicht so. Nein, nicht wirklich. Nicht so. Nicht gar nicht. Nein. Ja, was gibt's noch spoilerfrei zu sagen? Also Action ist ganz gut. Ja. Muss man sagen. Also die Action-Szenen sind ganz gut choreografiert. Mhm. Ich sag aber mal, nicht so over the top, finde ich. Nicht ganz so over the top. Das Ganze, also für Bond-Verhältnisse vergleichsweise bodenständig, heißt, natürlich ballern wir ohne Ende. Es passt aber zum Run. Genau. Also er muss so physisch ziemlich einstecken. Sie haben jede Menge Kampfszenen, also wobei ich als sagen muss, Faustkampf drin und so weiter haben sie drin. Sie lieben, aber das tun sie jetzt schon seit geraumer Zeit, sie lieben was mit Autos. Ja, das sowieso. Autos und Motorräder. Also jetzt, das ist mir in dem Film, in dem Film ist mir das so ein bisschen aufgefallen, dass man, das wäre höchstens so ein gewisser Kritikpunkt, den man so ein bisschen spoilerfrei machen kann, dass ich sag mal, hatten wir die Szene, war das nicht auch in diesem Film? Wenn man sagt, okay, da sind dann so diese zwei Autos und das Motorrad. Und irgendwann später ist dann wieder eine Szene, wieder mit zwei Autos und Motorrad, die wieder hinter ihm her sind. Bei dem einen war er zu Fuß und dem anderen sitzt er in einem Auto. Und dann denkt man so, sag mal, Moment, war das jetzt in diesem Film oder war das schon in dem anderen? Habe ich das jetzt gerade verwechselt? Nein, es war in dem gleichen Film. Ja gut, aber dass Bond Motorrad fahren kann, also das hatten wir aber auch in der Craig-Ära schon. Ja. Ich weiß, an Quantum Toast kann sich kein Mensch erinnern, aber nur noch ein absolutes Quantum Erinnerung höchstens nur noch. Ja, es ist halt. Nein, aber ich meine, das ist mit das Einzige, was auch richtig gut ist, weil manche immer schon sagen, okay, jeder Zweite ist irgendwie so ein bisschen in der Craig-Ära, insofern war es ganz gut, weil ich sag mal, das ist jetzt schon tatsächlich wieder mehr der Level, den wir bei Casino Royale und bei Skyfall hatten. Ja, also es ist ja tatsächlich so. Also was gute Bond-Filme angeht, ist halt klar, ich, also aus diesem Run, ne? Weil ich persönlich gar nicht so viel davon halte, die komplette Reihe miteinander zu vergleichen. Ich finde es albern, keine Zeit zu sterben mit Goldfinger zu vergleichen. Das ist ein alterer Darsteller, das ist eine ganz andere Ära und es ist auch, der ganze Hintergrund ist ein ganz anderer. Das sind halt, also ich bleibe halt immer in diesem einzelnen Run drin und da muss ich halt sagen, Casino Royale fand ich gut. Mhm. Ne? Zum Schluss sehr schmerzhaft für jeden Mann, aber sehr, sehr gut gemacht. Dann kam Quantum Toast. Ich sage immer Toast. Mhm. Der fühlte sich für mich einfach an wie ein Epilog. Ein komplett zum Film aufgeblasener Epilog von Casino Royale. Ja. Ich kann auch jetzt nicht wirklich sagen, worum es in dem Film ging. Und das ist immer ein schlechtes Zeichen. Obwohl ich den mehrfach mittlerweile gesehen habe. Ja, aber das ist tatsächlich, also war auch mein Empfinden so ein bisschen. Das ist der 2-Stunden-Epilog zu Casino Royale. Ja, ja, ja. Skyfall fand ich super. War sehr gut gemacht. Ja, das war quasi, fängt schon mit einem Trauersong an und so weiter. Das war quasi der Trauerfilm zu M, also zu Judi Dench M. Ja, ich meine, muss man allein sagen, er hat ein wahnsinnig starkes Titellied. Ja. Ich meine, das ist ja zum Beispiel, das ist zum Beispiel der ganz große Haken, finde ich, zum Beispiel bei Casino Royale. Ich kann mich an kein Titellied erinnern von Casino Royale. Ja. Also, nee, es gibt eins, aber ich weiß es wirklich nicht. Ja, ja. Also da war eben, Skyfall war sehr, sehr stark, ja, was das angeht. War richtig gut. Ja. Ja, dann kam Spectre. Spectre ist der Prolog zu Keine Zeit zu sterben. Ja, so schlimm ist es nicht. Also der Film ist schon ganz nett. Ne? Mhm. Und Christoph Waltz macht halt den üblich guten Job. Ja. Also ich fand, er macht jetzt einen besseren. Ja, gut, ne, aber jetzt hat er, ja, ist egal. aber ich finde halt, man hat auch teilweise, er geht dann in diese super Anlage rein und plötzlich fliegt die Anlage in die Luft und ich weiß gar nicht mal, warum eigentlich. Weil bloß, weil du irgendwie zwei Monitore im Kommandocenter kaputt machst, fliegt dann das ganze Ding in die Luft. Weil das James Bond ist und da ist das so. Das ist halt, ne? Und ich muss ehrlich sagen, den auch wenn er einen Oscar gekriegt hat, der Titelsong ist scheiße gewesen. Unter Voraussetzung. Ich habe den Titelsong mal von einer Frau gesungen bekommen, jetzt kriege ich wahrscheinlich Hassmails oder so, aber tut mir leid, Sam Smith, das klang einfach scheiße. Es tut mir leid. Da stellen sich mir persönlich die Nackenhaare auf. Also ich sag mal, wenn man das so hört, ja. Also mein Geschmack hat es auch so gar nicht getroffen. Den mochte ich überhaupt nicht hin. Ja. Wobei, das Intro war super. Mhm. Also das Intro mit dem Song, das Intro von Spectre war spitze. Ja. Aber wie gesagt, also mein Geschmack hat es auch gar nicht getroffen. Das lief so, und ja, kann man mal machen und so weiter, aber nein. Also wie gesagt, es war so gar nicht mein Geschmack. Ich meine, ich fand damals... Also es ist tatsächlich beim Craig-Lauf ist es die umgekehrte Regel wie bei den Star Trek-Filmen, den klassischen. Ne? Also da ist ja die geraden Star Trek-Filme, ne? Ach so. Eins, meh, zwei, super, drei, vier, super, ne? Fünf, sechs, super. Ne? Also hier ist es genau andersrum. Und ich muss halt tatsächlich sagen, also Keine Zeit zum Sterben, spitze. Also ich habe wirklich Spaß gehabt, also auch, ich komme oft aus dem Kino raus, weil ich bin halt so kleiner Junge, ne, der halt von Bling Bling und Spektakel sich beeindrucken lässt und meistens, wenn das gesagt ist, dann kommt dann immer so, ja, eigentlich, aber nee, gar nicht, also der Film hat wirklich Spaß gemacht. Und ich muss halt sagen, ich habe mir das Billie Eilish-Lied, den Titelsong vorher gar nicht angehört. Nee. Hatte ich gar nicht, weil ich habe Billie Eilish ist nichts, was ich jetzt höre. Aber die Titelsequenz mit diesem Song hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ja, also ich müsste es mir nochmal separat anschauen im Zusammenhang mit den Bildern des Intros. Ja. Wobei ja, man sagt, gleich im Spoiler-Video noch mal die Titelsequenz kommt sehr, sehr spät. Also ich hatte schon erst gedacht, man hat die schon fast vergessen gehabt. Weil ich dachte schon, ob sie den Song in den Abspann reinpacken. Nee. Ja, aber gibt es ja Fälle von, ne, bei James Bond. Okay. Das wirklich, wo man die Songs mit verbindet, die sind gar nicht, das ist nicht das Titellied. Ne? Ja. Aber also auf jeden Fall, es kommt sehr, sehr spät im Film, es kommt, aber... Ja. Ich kann mich bei Spectre gar nicht mehr dran erinnern. Ich glaube, da war es aber auch schon. Also wir haben ja jetzt, doch bei Spectre hatten wir es auch schon, wir haben ja das klassische Bond-Intro schon. Ja. Ne, dieses Ding und dann mit dem Lauf, ne, mit genau. der Knarre und er schießt auf die Kamera. Ja. Das haben wir ja, glaube ich, nur... Oder haben wir es ab Teil 2? Für mich ist schon Teil 2, ne? Ab Quantum Toast. Quantum Trost, Entschuldigung. Ja. Ab Quantum Toast. Ich bin zu blöd, das richtig auszusprechen. Quantum. Einfach Quantum. Quantum Trost. Ich glaube, da haben wir es auch schon drin gehabt, oder? Ich weiß es nicht. Ja, ist auf jeden Fall egal. Also im Casino Royale ist es nicht. Nee, im Casino Royale, jein. Ne? Also im Casino Royale entsteht es ja praktisch. Das war ja das Coole. Ja. Da wird ja erklärt, das war ja für viele Leute so ein Fun-Fact, weil das wusste ja gar nicht jeder, dass das quasi diese Rundung, dass das quasi der gedrehte Lauf sein sollte. Das war nicht unbedingt jedem bekannt. Nee, interessanterweise, das ist so diese Sache, heutzutage gar nicht mehr so stark wie vielleicht früher, aber weil früher viele haben das verwechselt mit dem Verschluss von der Kamera. Ah, okay. Ne? Ja, klar, das könnte auch eine Iris sein, ja. Ne? Und heute kennt das natürlich keiner mehr, aber früher in der mechanischen Kamera, die auf und zu geht. Aber natürlich, das sind die gezogenen Läufe oder das sind die Züge. Ja, das sind die Züge im Pistolenlauf, ja. Ja, ja. Genau. Ja, und dann kommt halt eben das, was davor ist, und ultralang. Mhm. Also so lang, dass man wirklich fast schon vergisst, da kommt ja noch ein Song. Ja. Ne? Also sie haben erstmal einen Film, wir packen einen Film. Und der Song. Also sie haben erstmal einen Film gedreht. Ja. Eine Story. Ja. Und die Story ist jetzt diese Vortitelsequenz. Ja, ja. Das ist halt. Ja. Und dann geht halt das Intro los. Mhm. Und es ist halt. Also es fängt auch. Wir haben zum ersten Mal, glaube ich, gefühlt seit Dr. No oder so, hat man wieder diese bunten Punkte drin. Also so richtig 60er-mäßig haben sie ganz am Anfang, kommt das nämlich, dass man diese bunten Punkte ja, hat. Also diese Kreise, die das, man da das Interessante macht. Ist, sie, also. Das Interessante ist, sie sind ein ganzes Stück weit unheimlich retro unterwegs. Ja, ja. Also wenn man sich das anschaut, wie du sagst, mit den Punkten, ja. Ich glaube, das hatten wir bei Dr. No und bei, glaube ich, Liebesgrüße aus Moskau. Dann wie selbstverständlich ist, das sind nur so kleine Details, aber ich sage mal, wie selbstverständlich ist Walter PPK? Ja, die Walter PPK ist wieder da. Ne, nachdem wir da mal bei Brosnan mal P99 eingeführt hatten, genau. Und so. Was halt auch wieder Reminiszenz ist, Jamaika ist auch wieder Schauplatz. Jamaika ist wieder da. Ne, also, da ist natürlich ein Haus. Mhm. Wenn sie jetzt auch noch gesagt hätten, wie das Haus heißt, dann wäre das nochmal die ganz große Referenz gewesen. Auf jeden Fall, also ja, das Interessante ist, aber das hatte sich auch schon im letzten Film schon angedeutet, dass sie doch wieder sehr klassisch unterwegs sind. Mhm. Ne? Also das sieht man, das kann man jetzt aus Spectre zum Beispiel, M's altes Büro ist wirklich das uralte Büro von M. Ja, ja. Bis zu dem Punkt hin, wie gesagt, immer noch kein Spoiler, einfach nur ein Spruch aus dem Film, wo halt Bond davor steht, so, ist der Tisch jetzt größer geworden oder sind sie kleiner geworden? Ja. Ne? Und das ist halt echt... ja. Ja, vor allem, weil Und es weil ist natürlich... Der Witz ist das nämlich, wenn man sich mal nochmal den Ur-James Bond anguckt, sein Chef war wirklich nicht besonders groß. Nee. Der ging nämlich wirklich hinter dem Tisch unter. Ja. Aber gut, was soll's. Ja. Aber es war halt... Aber es ist fun. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin aus dem Film gekommen und habe gesagt, der hat... Ja, ich meine... Also ich würde ihn gerne nochmal sehen jetzt. Ja, also jetzt nicht im Kino. Ich hatte richtig Spaß. Er hat Spaß gemacht. Ja. Ja. Er nimmt sich weiter ernst. Ja. Also sie gehen jetzt nicht irgendwie den es Weg. Das ist so kein Austin Powers. Komm, wir verulken uns jetzt einfach mal, ja. Weil, ne? Nein. Ja. Also man sieht, da ist wirklich was hinter. Mhm. Und sie nehmen die Charaktere ernst. Ja. Also nicht nur Bond selber, sondern auch die Figuren, die drumherum sind. Also auch weil Moneypenny jetzt ganz offiziell im Büro ist, das ist aber, glaube ich, seinem letzten Film schon, ist die jetzt nicht zum Sprüchegeber degradiert oder so, sondern die hat auch tatsächlich Substanz, die Figur, finde ich. Ja, ja, also sie haben es ein bisschen aufgeteilt, ja, diesmal. Ja. Ne? Also Moneypenny war ja sehr aktiv, sage ich jetzt mal. Aber eben nicht alleine. Also alle bekommen ein bisschen was ab. Es ist so ein bisschen so, wir wollen tatsächlich was erzählen. Ja, wir haben eine Geschichte, die möchten wir erzählen. Ja. Wir sind uns aber auch bewusst, dass wir eben diesen 25. Film haben. Das heißt, wir möchten schon ein bisschen Jubiläum reinpacken. Ja, ja. Wir machen aber jetzt nicht nur eine reine Jubiläumsnummernrevue. Das wäre nach Quatsch. Dem Motto, ja, nur weil es jetzt der 25. ist und im nächsten Film, da geht es dann mal wieder normal weiter. Ja, ja. Ja. Ja. Obwohl ich, also wenn ich jetzt die gewesen wäre, ich hätte schon ein paar Cameos eingebaut. Also ich hätte zumindest Brosnan und Dalton hätte ich irgendwo eingebaut in den Film. Aber das wollten sie wahrscheinlich nicht. Also ich sag mal so, witzig. Ne, hätte ich jetzt da was zu sagen gehabt, ne, dann wären also Brosnan und Dalton wären irgendwo als Und wenn sie einfach nur auf der Parkbank gesessen hätten, ja, und nur, sich darüber zu wundern, was dieser Typ im Anzug da gerade veranstaltet, der da an ihnen vorbeihetzt oder sowas. Die müssen noch nicht mal was sagen. Während sie gemütlich Tee trinken sowas. Ja. Genau. Wer sie da stört, weil er da rumballert oder sowas. Ja. Irgendwie mit sowas so nach dem Motto, bei uns hätte es das nicht gegeben oder so. Ja. Ja. Aber da sind sie noch nicht ganz so. Ja. Das kommt wahrscheinlich. Ich sag mal, da gibt es nur ganz wenig. Ich glaube, im Grunde genommen gibt es nur einen einzigen Anflug, den haben sie sich damals bei Lazenby mal geleistet, der dann in die Kamera guckt und sagt, ich glaube, dem anderen wäre das nie passiert. Ja. Das war das Einzige Mal, wo es so eine Referenz darauf gab, dass sich was geändert hatte. Fürchte wohl. Ja. Ja, also es gibt viel Augenzwinkern, aber das Einzige, eine coole Story. Also das Einzige, was ich hinterher gedacht habe, war tatsächlich schade, dass wir jetzt so lange warten mussten. Ja, ja. Also das wäre ein Film gewesen, wo ich gesagt hätte, das ist der einzige Vorteil. Wenn man gewusst hätte, wie dieser Film ist, ich fand es ja sowieso schon schade, dass man dann sagt, ich meine, so nachvollziehbar wie das war, ganz klar. Ja. Aber ich fand es so schon schade. Ja, Moment, aber der Film ist vor Corona schon verschoben worden. Na, das vergessen die Leute immer. Der ist schon 2019, sollte der kommen, da ist er schon verschoben worden. Also bevor Corona losging, ist der schon einmal verschoben worden. Die erste Verschiebung war vor Corona. Okay. Ist wirklich so. Das vergessen die Leute immer, aber der ist vor Corona. Also ursprünglich sollte der im November 2019 sollte der kommen. Ach so, okay. Dann ist der auf Frühjahr 2020 verschoben worden. Das war nämlich die erste und das hatte mit Corona noch überhaupt nichts zu tun. Nee, okay. Und dann kam erst Corona. Ja, ja, ja, ja. Genau. Ja. Aber hätten wir damals gewusst, wie gut der Film ist, da hätte man sich so richtig geärgert, dass man hätte warten müssen. Ja, ja, ja. Ja. Also deshalb, also von meiner Seite, sowohl für Bond-Fans, wie aber auch für Nicht-Bond-Fans. Ja. Von meiner Seite ganz klare Empfehlung. Ja, vor allem, ja gut, das Problem bei Bond ist halt immer, es gibt halt immer so Product Placements, ne? Gibt es natürlich auch in dem, auch wenn ich da jetzt nicht mehr so extrem drauf achte. Das ging ja so weit, dass die halt so, was ist das, Rolex und dann Omega. Wunderschön. Mhm. Ne? Also, aber das sind halt alles immer für mich persönlich jedenfalls unerschwingliche Product Placements, weil ich kann mir weder eine Omega-Uhr leisten, noch einen Aston Martin oder einen Z, was weiß ich, welcher gerade aktuell ist, oder einen 7er BMW oder sonst irgendwas. Also das ist halt bei mir, Spoiler, nicht so drin. Ja gut, aber ich sag mal, das kennt man ja. Und die Anzüge gibt's halt auch nicht in meiner Größe. Das ist halt, ja. Keine Zeit zu kaufen. Keine Zeit zu kaufen. Keine Zeit zum Shoppen. Keine Zeit zum Shoppen. Aber wir können ja darauf hinarbeiten. Ja, natürlich. Ne? Also wenn wir halt irgendwann die 8 Milliarden Abos hier geknackt haben. Zu Bond 35 haben wir. Zu Bond 55. Genau, zum 50. Bond haben wir unsere ersten Martin-Flotte mit den Anzügen. Und ja, wobei das Problem ist, der 50. Bond kommt ja nicht in 25 Jahren. Ne? Das ist, ja, aber umso besser für uns. Dann haben wir da die Zeit. Da haben wir wirklich Zeit zu sparen. Ja, weil ja, wenn das so schnell käme wie früher, mit alle zwei Jahre der Film, dann... Ich meine, auch dann wäre es noch 50 Jahre, aber trotzdem. Ja. Aber uns läuft hier die Inflation gegen uns. Ja, das ist ja noch das Problem. Ja. Das ist ja nur wegen der Inflation, kann ich mir nur, das ja nicht mehr. Nur. Nicht weil ich irgendwas. Ja. Nein. Also, wie gesagt, von meiner Seite glasklare Empfehlung. Guckt euch den Film an, generell geht ins Kino. Genau. Die Kinos dürfen nicht sterben. Genau, lasst das Kino nicht sterben, geht hin. Genau. So, nur, jetzt haben nur, wir. Und allerletzter Punkt in allerletzter der Hinsicht, Punkt. Ja, weil ne, so sehr, wie wir immer sagen, geht ins Kino, lasst das Kino nicht sterben. Es gibt eine 3D-Fassung dieses Films. Wir Echt? Haben, das habe ich gar nicht mitbekommen. Es gibt eine 3D-Fassung dieses Films. Wir haben es in 2D geguckt und ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt so grandios viel besser Keine Ahnung. Ist in 3D. Also Wenn man komplett auf 3D steht, dann macht es, wenn ihr ja gut, sagt, mein man, Kino läuft ja nicht in 3D. Ihr vielleicht kann man die Proportion der Bad Girls besser bewundern in 3D. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, wir haben es in 2D geguckt. Und Bad Girls, ja, Bond Girls. Ja. Er kennt nur das eine. Batman. Ja. Ja, für mich, ja, Batman. Keine Zeit für Bond. Keine Zeit für Bond, ich muss Batman gucken. Genau, so ungefähr. Ja, deshalb, also, ne? Guckt euch den Film an und damit verabschieden wir uns quasi von den Leuten, die nicht gespoilert werden wollen, weil die haben jetzt eine halbe Stunde. Deswegen, ich habe gerade immer so ein bisschen auf die Uhr geschielt. Ja, wir haben jetzt so 31 Minuten haben wir jetzt. Genau. Und, ne, dann passt das ja. Und jetzt kommt gleich und so ein... jetzt kommt gleich, machen wir das? Nee, wir machen das gar nicht. Wir machen jetzt einfach einen Cut. Genau. Und dann gibt es die gespoilerte Version. Genau. Also... Schaltet jetzt ab, wenn ihr nicht gespoilert werden. Und zwar genau jetzt. Genau. So, jetzt kommt das Signal. Ich habe kein Signal, aber da wäre jetzt ein Signal gekommen, hätte ich ein Signal. Du kannst ja nicht irgendwas machen, so Spoiler. Als ob ich da dran denken würde. Genau. Da bin ich da viel zu faul für. Genau. Also, was du von mir erwartest. So. Jetzt kann ich es ja sagen. Moment. Sprich. Ja, wie war das mit meinem Ruf? Was habe ich nochmal für einen Ruf bei Filmen? Er stirbt. Ja. Ich spoilere jetzt die Ansage vom Saw. Ja, danke. James Bond stirbt in diesem Film. Kein Spaß. Kein Scherz. Und er, der Saw, hat mir das vor 3 Jahren schon gesagt. Ja. Also damals kam Spectre raus. Wann war es? 2018? 2017? Ich weiß es nicht mehr. 2016? Wann kam Spectre? Lange her. Ich meine, es wäre 16 sogar. Lang ist es her. Ja. Ja, dann Spectre kam raus. 15 sogar. Ja. Also vor 6 Jahren. Vor 6 Jahren. Und damals gab es ja dieses, wo Daniel Craig sagt, ich würde mir lieber dieses Glas nehmen und zerbrechen und mir die Pulsadern aufschneiden, als nochmal einen James Bond zu machen. Mhm. Und als er das gesagt hat, habe ich gesagt, glaub dem kein Wort, weil dann ging ja schon wieder dieses Karussell los. Ja, wer wird denn der nächste Bond? Und ich habe halt gesagt, damals schon, der macht noch einen Film. Der macht noch mindestens einen Film. Du hast ja nicht mehr alle. Doch, der macht noch einen Film. Glaub es mir einfach. Du hast dich langsam mittlerweile daran gewöhnt, mir da einfach zu glauben. Natürlich. Ich hab dir geglaubt, dass er noch einen macht. Ja, weil ja. Dieses, ich mach keinen, mir ist das zu anstrengend und ich mach das nicht mehr. Und ich habe halt, das gehört bei Bond-Darstellern zum guten Ruf, weil das im Grunde genommen nur der dezente Hinweis ist, wir müssen mal das Gehalt nachverhandeln. Ja, aber du hast eben gesagt, der macht noch einen, das ist sein letzter und er wird in dem Film sterben. Genau. Und er macht nur einen und er wird sterben. Dann habe ich es nämlich nicht vor 3 Jahren, dann habe ich es vor 6 Jahren schon gesagt. Und auch nachvollziehbar, also ich habe es auch auf der Website geschrieben, also man könnte sogar auf der Bond-Facebook-Seite sehen, dass ich es vor längerer Zeit schon... Bei allen, die jetzt die Einträge durchforsten, bei 2015 reinzuholen. Nee, 2015 habe ich es, glaube ich, nicht geschrieben, aber ich habe es mindestens vor 2, 3 Jahren schon geschrieben bei denen. Gut. Und als ich nämlich sagte, er wird sterben, hast du zu mir gesagt, halt die Klappe. Habe ich gesagt, wieso das denn? Ja, weil du meistens recht hast. Ja, weil du mir Filme, die noch gar nicht in Produktion sind, schon mal vorab spoilerst. Ja, es tut mir furchtbar leid, aber ich kann ja nichts dafür. Tut ihm so leid, dass er es immer wieder tut. Ja. Ja. Obwohl auf der anderen Seite, also es ist jetzt, ne, man kann sich jetzt wundersein darauf einbilden, dass man da jetzt voraussagt. Also man braucht auch kein Nostradamus zu sein, um das kommen zu sehen, weil das war nach dem letzten Mal war es schon so, dass James Bond halt, also Daniel Craig gesagt hat, nee, ich will nicht mehr, auf gar keinen Fall, ne, und so weiter, weil davor war es schon so, aber so extrem war es davor, ne, das hatte schon mal was Besonderes. Und es war halt schon so, dass das, ja, die mussten den halt irgendwie ködern und es musste halt sichergestellt werden, dass es wirklich der Letzte ist. Und die einzige Möglichkeit, das sicherzustellen, ist, indem sie halt Bond sterben lassen. Gut, ja. Vor dem Hintergrund, ja. Und deswegen, und das habe ich mir halt eben verkniffen, dieses Todesthema, wenn man darauf achtet und wenn man quasi mit dieser Prämisse an den Film rangeht, er wird sterben, wobei ich zum Schluss dachte so, ich habe es zwar vorhergesehen, aber eigentlich will ich gar nicht, dass er stirbt, weil ne, er tat einem dann schon irgendwie leid. Es zieht sich halt durch den ganzen Film. Also im Intro ist schon der Tod drin, ne, der Tod von Vesper. Das Intro, also im Vording, ich weiß nicht, wie. Ja, in der Vortitelsequenz, genau. Die jetzt, glaube ich, 30 Minuten lang ist oder sowas. Ja, keine Ahnung. Ja. Wahrscheinlich sind diese 40 Minuten. Das kann sein. Ich weiß es, ich habe es nicht also nachgemessen, sehe, auf jeden Fall gefühlt. Es ist, wie gesagt, es ist eine komplette Story in diesem Vortitel, ja. Und da gilt es halt eben auch mit Sachen abschließen. Da sind sie, glaube ich weiß gar nicht, wo sie da waren. War das Palermo oder so? Ich habe bis jetzt immer noch nicht rausgefunden, in welcher Stadt die da jetzt gewesen sind. Aber das andere war doch, weil in Casino Royale war es ja, glaube ich, Venedig. Ja, ja. Also muss es ja da irgendwo. Ja, aber Palermo wäre jetzt nicht wirklich in der Nähe von Venedig. Nee, aber ich glaube, es war aber nicht Palermo. Okay. Man müsste nachgucken. Spielt da jetzt aber auch für den Kontext. Im Grunde genommen sage ich jetzt mal, diesen Todeswunsch, den hat er ja irgendwie schon seit drei Filmen jetzt. Ja, ja. Der war ja auch in Skyfall, war der ja schon super präsent. Ja, ja. Ja, also, und das zieht sich ja jetzt die ganze Zeit schon durch. Ja, die Titelsequenz, die schreit aber auch schon nach Bond ist weg. Also Bond ist gestorben, weil man sieht halt die ganzen Sachen, die Bond ausmachen, seine Walter PPK und so weiter, alles irgendwie unter Wasser, untergehend, mit Moos besetzt und so weiter. Ja. Das hat halt für mich schon so ein bisschen... Ja, also es hat diesen Charakter, also ich sag mal so, dass man sieht, dass das sozusagen dass hier was zum Ende kommt. Ja, Matera. Matera war es. Wo ist denn Matera? Matera ist diese kleine süditalienische... Du liest gerade ab. Erzähl mir doch keinen Scheiß. Okay, Region Basilica. Ah, quasi... Während er jetzt abliest. Nee, ich guck auf die Karte bei Wikipedia. Und ja, Matera ist im Prinzip, wenn man sich die Ferse von dem Stiefel anguckt, da wo die Ferse zu Ende ist, da ungefähr in der Ecke. Ja. Okay, da ist Matera. Interessant. Ja, jedenfalls, da sind sie halt gerade und Bond, also da haben die wohl ein Fest, wo die Leute halt immer irgendetwas, mit dem sie abschließen wollen, aufschreiben. Beziehungsweise es geht ja vorher, das ist ja das zweite von der Innere, also es geht ja erstmal zurück. Ne? Kleines Kind, ich glaube das mit diesem französischen kleinen Kind, das kommt vorher. Ja, ne? Ja. Da sieht man halt eben, wie Madeleine Swann eben als Kind mit ihrer Mutter, ne, ja, wo ist Vater? Ne, dein Vater bringt irgendwie Leute um und so weiter. Da geht es halt dann drum und die Mutter ist depressiv, hat zumindest auf mich so gewirkt. Ja. Und dann kommt halt eben der Mann mit der Maske an und bringt die Mutter um, will die Tochter auch umbringen, das schafft er aber nicht. Ja. Also er schafft es zuerst nicht und sie also schießt halt auf ihn. Genau, also es kommt jemand, ja, dessen Familie auf Befehl von Mr. White genau. ja, ausgelöscht worden ist. Genau. Und er ist dabei übrig geblieben. Seine gesamte Familie ist tot. Das hatte ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm. Mr. White quasi der Vater von ihr war. Das hatte ich total vergessen. So, und er macht sich eben auf und will jetzt stattdessen sozusagen, er tötet jetzt die, die befohlen haben, dass seine Familie sterben soll. Genau. So. Und so wie er jetzt übrig geblieben ist, bringt er jetzt das Mädchen auch nicht um. Kleine Mädchen. Also er versucht es ja zuerst, aber dann schießt sie auf ihn, flieht aufs Eis, bricht ein und dann zielt er auf sie und schießt. Mhm. Und dann dachte ich mir im Kino, Moment, das funktioniert nicht. Du kannst jemanden, der so, also du kannst dich durchs Eis ins Wasser, da wirst du keinen treffen. Und dann kommt er draus, das tut er auch gar nicht. Mhm. Weil die Kugel wird so abgebremst, das hat man mal. Ja. Das ist so ein Hollywood-Trope eigentlich, dass man Leute aus dem Wasser ins Wasser erschießen kann. Ich glaube, ab 30% ist selbst von so einem richtigen Maschinengewehr eine Kugel nur noch leicht. Ja. Aber es wäre James Bond, es würde gehen. Okay, ja. Jedenfalls. Genau, also sie ist halt unter Wasser, er schießt halt und dann greift er, glaube ich, durch und dann ist er erstmal Cut und dann siehst du halt, wie Madeleine als Erwachsene aus dem Eis auftaucht. Genau. Weil im Grunde genommen ist es einfach, das ist dieses Dreieck dieses Films. Ja. Das ist James Bond, das ist Madeleine und der Mann mit der Maske hat den Namen. Ja, der eben der große Gegenspieler. Ja, Lucifer, ne? Safin. Genau, das ist dieses Dreieck. Genau. Ne? Weil Bond ist mit Madeleine zusammen. Mhm. Lucifer steht immer noch auf Madeleine. Ja. Ja. Aber es spielt eben diese ganze Vergangenheit, eben auch diese Organisation Spectre eben eine Rolle. Ja. Deswegen kommt auch dann eben auch Blofeld wieder ins Spiel und so weiter und so weiter. Genau. Das Ganze, wie gesagt, von A nach B nach C. Ne? Wie gesagt, wir fangen in Norwegen an, dann sind wir in Süditalien. Ja, Moment, zuerst geht's ja darum, dass das Bond kriegt in diesem Film verdammt oft eine Explosion in die Fresse. Das fängt halt in der Vortitelsequenz schon an, dass er halt vor dem Grab steht. Also man hat auch so dieses, die schreiben halt immer auf den Zettel, was sie, womit sie abschließen wollen. Und Madeleine schreibt halt auf Französisch auf ihren Zettel drauf, der Mann mit der Maske. Ich weiß nicht, ob sie das auf Französisch da stehen haben. Der Hintergrund ist, man schreibt das auf den Zettel und die zünden den Zettel an. Genau, und damit schließt man im Prinzip genau, ab. So. Und er will halt eben von diesem Schmerz, also James will von Vesper, Lynns Verrat, will er genau abschließen. Und ich meine, die sind im Grunde genommen sind die dieser Kleinstadt, weil Vesper da beerdigt ist. Ja. Das heißt, er ist dahin, tut sich da morgens einmal raus, geht da vorbei. Das haben die ganz nett gemacht, weil da ist dieser Rückgriff. Also sie fragt den auch noch, weißt du, wo sie ist? Ich weiß ganz genau, wo sie ist. Genau. Ne? Ja. Dann geht er also hin. Ja, es steht sogar interessanterweise, bis 2006. Ja. Bis, genau. Ja. Sie haben es tatsächlich mit dem Datum von Casino Royale versehen. Genau. 15 Jahre hat der dran gedauert. Da sind eben zum Beispiel eben jetzt schon diese Sachen mit dabei, wo wir jetzt in dem eher spoilerfreien Bereich von sprachen, dass eben Bond und Madeleine Swann eben unterwegs sind. Sie sind im Aston Martin DB5 unterwegs. Mhm. Ganz klassisch, Louis Armstrong singt We Have All the Time in the World. Genau, und er sagt noch zuerst, wir haben alle Zeit und so weiter. Wir haben alle Zeit der Welt. Da hast und du dann das erste Mal genervt zu mir rüber geguckt, weil du halt meintest, ne? Aus welchem Film ist dieser Song? Eben aus dem Lazenby Bond, wo er heiratet und am Ende seine Frau stirbt. Ja. Ja. Ja. Ja, also wie gesagt, das ist aber schon dieses Erste, wo man sieht, dass sie da sehr klassisch unterwegs sind, wie gesagt. Genau. Wo sie eine gewisse Leidenschaft haben in diesem Film für, ist, dass ihm was wirklich um die Ohren fliegt, im wahrsten Sinne des Wortes, inklusive dem wirklich Ohrenbetäubenden, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Die Explosion oder was meinst du jetzt? Ja, das war ja sehr, sehr cool gemacht eigentlich. Also Vesper Lynns Grab explodiert ihm ins Gesicht und dann hört man erstmal gar nichts. Ja. Und was ein bisschen schade ist, weil beim ersten Mal ist es ein ziemlich cooler Effekt, Am Ende des Films bauen sie es nochmal ein und dann referenzieren sie sich quasi eigentlich nur noch selbst. Ja. Bisschen schade. Kann man. War ein bisschen, wo ich denke so, okay, nochmal, komm, wir haben es verstanden, es war ein cooler Effekt, ja. Der Witz an der ganzen Sache ist ja, er versucht quasi mit dem Verrat von Vespa abzuschließen. Ja. Noch nicht mal wegen Vespa, aber er wollte ja wegen Vespa aussteigen und war jetzt mit Madeleine quasi auch so weit, dass er das machen wollte. Aber dann explodiert das Grab und er geht natürlich instant davon aus, weil dann taucht Spectre auf, also Spectre-Agenten, und jagen ihn erstmal. Mhm. Und er geht halt dann davon aus, dass sie hat ihn verraten. Sie muss ihn verraten haben, woher hätten die sonst wissen sollen, wo er ist. Ja. Na? Und weil es sogar thematisiert wird kurz vorher, dass sie sagen, wir gucken immer über die Schulter. Genau. Ja. Und führt halt dann dazu, dass er quasi, ja, er setzt sie in den Zug und sagt, du hast mich heute das letzte Mal gesehen. Und dann kommt etwas, was ich bei einem James... Ja, wobei, das tut er dann, nachdem er sich tatsächlich davon überzeugt, oder er hat sich dann überzeugen lassen, dass das eben nicht so war, dass sie ihn verraten hat. Echt? Habe ich da was falsch verstanden? Weil an die Szene, also der Punkt ist, ihm fliegt das Grab um die Ohren und er merkt aber auch, wer das gewesen ist, die ihm da die Falle gestellt haben. Die sind hinter ihm her. Ja. Und dann nochmal mit dem Aston Martin, nochmal durch das kleine, nette italienische Örtchen, was dann da so halbwegs zusammengeballert wird. Und dann... Aber diese Bestätigung, dass sie nicht verraten hat, die kommt ja erst viel, viel später. Naja. Habe ich anders verstanden. Naja, weil sie sitzen ja in dem Fahrzeug, der eine kommt ja auf die Seite und schießt ja immer dieses kugelsichere Glas, der kommt ja immer näher. Und er könnte ja, er hätte wegfahren können, er schießt ja aber immer auf die Stelle, wo Madeleine sitzt. Ja. Ja, und sie sagt, tu, und er tut ja nichts. Ja, stimmt. Ja, also er wartet, ja, sie hätte jetzt nur sagen, hör zu, ich habe dich verraten, er wäre losgefahren. Ja, aber sie sagt, nein, und er wartet extra, guckt, ob sie irgendwann sagt, okay, stimmt. Ich glaube trotzdem, er hat Restzweifel. Ja, klar. Also die Restzweifel werden erst später ausgeräumt. Ja. Also auf jeden Fall, er setzt sie in Zug. Mhm. Man mag Zugfahrten in Bonn-Filmen. Ja, aber Zugfahrten haben immer so was Endgültiges. Ja, ne? Das ist halt immer der Abschied am Bahnhof. Genau, und der Zug fährt weg, er dreht sich um und... Ja. Vortitel ist vorbei. Genau, und nach dann? 30, 35, nach, 40, irgendwie gefühlt. Nach 3 Stunden kommt dann der. Also, auf jeden Fall gefühlt, ja. Genau. Der hat die Action ziemlich gut gemacht, muss man sagen. Und dann kommt etwas, das ich aus einem James Bond, also ich kann mich nicht erinnern, dass das in der Form schon mal gewesen ist. Zeitsprünge kennen wir. Also, Stirb an einem anderen Tag, da haben wir zum Beispiel dieses ein Jahr später und so weiter gehabt. Aber dass bei einem Bond 5 Jahre später steht, das habe ich in der Form noch nicht erlebt. Mhm. Das kommt dann halt direkt. Und, ja. Also es ist quasi der zweite große Sprung, weil wir haben, wie gesagt, mit dem... Von Kindheit zu Erwachsene Madeleine. Genau, und dann nochmal 5 Jahre weiter. Genau. Und dann halt natürlich die Frage, was ist denn jetzt eigentlich? Und es stellt sich dann tatsächlich heraus, Bond hat sich zur Ruhe gesetzt. Ja. Also James Bond ist nicht mehr 007. Ja. Das erfahren wir aber auch erst kurz darauf. Also genau. Weil da war nämlich so eine Sache, 5 Jahre später, und dann geht es nämlich in London weiter, da wird in so ein Büro eingebrochen, also Spectre bricht in ein Labor ein und klaut halt eine Waffe mit Hilfe von einem Arzt und bringt alle da um, und diesen einen Arzt nehmen sie halt mit, ne, weil der die auch halt auch verrät, und die sind halt erstmal weg. Dann erfährt M davon und M sagt halt eben, nein, sie machen erstmal gar nichts, sie sagen der Presse überhaupt nichts, verständigen sie 007. Mhm. Und dann habe ich natürlich, wie wahrscheinlich jeder in diesem Kinofilm, gedacht, ja natürlich, jetzt wird James Bond angerufen und so weiter. Nee, das war ja das Witzige daran, weil 007 ist nicht mehr James Bond zu dem Zeitpunkt. Das erfährt man ja aber erst kurz darauf. Das erfährt man erst später, ja. Genau. Also der Aufhänger ist einfach, dass James Bond... zu dem Zeitpunkt ist in der Karibik, hat da ein Haus in der Karibik, ja. Das Haus könnte auch Golden Eye heißen und vorher mal Ian Fleming gehört haben. Aber, richtig. Ne, das Interessante dabei ist, im Grunde genommen... Ja, wobei Karibik habe ich jetzt auf Dr. No bezogen. Ja, aber er hatte, Ian Fleming hatte ein Haus in Jamaika, das hieß Golden Eye. Ja, wie gesagt, weil der erste Dr. No, der ist halt auch. Ja. Das Interessante ist eben, bei Bond tauchen zwei Parteien auf. Ja. Ja, bei Bond tauchen auf Felix Leiter von der CIA. Genau. Und Felix Leiter möchte gerne, dass Bond ihm hilft. Ja. Ja. Weil da gibt es so einen Typen auf Kuba. Ja. Und an dem wäre die CIA interessiert und ob er ihm da helfen könne. Ja. Und ein Typ auf Kuba, an dem die CIA interessiert ist, da habe ich sofort ich dachte, bringen sie jetzt Dr. No rein, aber nicht ganz. Ja gut, ich sag mal, ein Doktor war es ja. Ein Doktor war es ja, ja. Ja, also... Das war dieser, der aus dem Labor weggegangen ist, ne, soweit genau, ich weiß. Genau, ja. Genau. Also im Grunde genommen, um die Sache jetzt nicht zu kleinteilig zu machen. Genau. Im Grunde genommen ist es jetzt so, Felix Leiter möchte gerne, dass Bond ihm hilft. Ja. Ja, und... 007 möchte auch, dass Bond ihr hilft. Genau. Ja. Ja, und, weil das Witzige ist, ja, aber 007, also da erfährst du durch Leiter halt eben, dass das Bond sich zur Ruhe gesetzt hat. Leiter sagt erst nein. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, was war nochmal der Punkt, wo er dann doch ja gesagt hat? Ist irgendetwas war der Auslöser, dass er doch ja gesagt hat? Und dann grinst er halt so. Ja. Ne, er lacht so. Nimmt das Handy raus, so, ich mach das jetzt wirklich. Und ruft Leiter an und sagt ihm zu. Ja. Und dann kommt 007 auf ihn zu. Und 007 ist Nomi. Genau. Also wir erfahren auch irgendwie den Namen von Nomi, mehr oder weniger eigentlich nur im Abspann. Genau. Da haben sie sich auch drüber aufgeregt, fand ich jetzt nicht so schlimm. Nomi ist 007. Ja. Ja, ja. Denn das Interessante ist eben an der Geschichte dann, wie sie sich erstmal dann weiterentwickelt, dass er eben gesagt hat, er hilft Leiter, ja. Er hilft nicht MI6. Ja. Ja, also er entscheidet sich tatsächlich für die CIA gegen MI6. Genau. Und das ist, genau. Was dann insofern wichtig wird, weil beide machen dann, also Bond und 007, machen beide, bisschen zeitlich versetzt, die Zielperson auf Kuba aus. Genau. Und das Witzige ist dabei, während die ganzen Schergen von Spectre versuchen, die alle, sage ich jetzt mal, sowohl Bond wie seine Begleitung, wie 007. Ja, die arbeiten schrittweise zusammen, dann aber wieder gegeneinander. Genau, also, das finde ich jetzt mit einer der witzigen Szenen eigentlich, ja, dass es diesen Wissenschaftler mit seinem Koffer. Ja. Das ist so richtig so eine schöne Referenz, so alte Agentenfilme. Ja, total. Ja, da hast du halt diesen osteuropäischen Wissenschaftler mit seinem Koffer. Ja. Und dann hat Bond ihn. Genau. Dann hat 007 ihn. Dann hat irgendwie keiner von beiden den. Und zum Schluss hat dann halt Bond. Dann hat sie ihn. Bond sorgt dann aber dafür, dass sie ihn nicht mehr hat und am Ende dann sagt Bond noch zu ihr, ich muss mir jetzt leider ihr Flugzeug ausleihen. Ne? Genau. Und haut halt mit dem 00, James Bond klaut 007 das Flugzeug. Genau. Und fliegt halt mit dem Arzt. Genau, weg. Genau. Also dieses ganz klassische, wie werde ich den Gegner los? Ich hetze ihm die Polizei auf den Hals. Ja. Ja, und nutze die Zeit in der Zeit, um abzuhauen. Genau. Muss ich sagen, war richtig klasse gemacht. War eine schöne Sequenz. War schön, auch von der Action gut choreografiert, alle gut eingebunden, ja. Auch mit ein bisschen, auch diese, so ein bisschen Bond-typischer Humor, also dass man schon, man kann es hinkriegen, sich zu duellieren, sich zu ducken, mal in die Gegenrichtung zu schießen und zwischendrin noch einen kurzen zu nehmen. Genau. Und noch anzustoßen und okay, jetzt aber mal weiter. Aber also, es ist aber witzig. Ja. Also das ist halt einfach, der geht halt hin und sagt so, den trinken wir aber jetzt noch. Und dann geht er halt, weißt du, genau, den trinken wir jetzt, den hat, ne, nach dem Motto, den habe ich bezahlt, den trinke ich jetzt noch kurz aus und komme weiter, aber ohne käsig zu sein, sondern so als, wo wirklich sagst du, ja klar. Sehr, sehr cool. Also jedem anderen hätte man das jetzt super übel genommen. Nee, so aber es ist halt Bond. Aber es ist Bond. Ja. Ja, vor allem, wenn du das Ganze noch im Smoking machst. Ja. Ja. Vor allem das Lustige ist, nach 15 Jahren, wenn man sich das mal überlegt, ich kann mich noch an die Website Craig Not Bond erinnern, wo sie alle über Daniel Craig total gemeckert haben und so weiter. Da hörst du gar nichts mehr von. Zu Recht, weil der ist ja sowas von in der Rolle aufgegangen. Ja, ja. Aber das Gute ist halt, wenn Daniel Craig eben nicht Bond spielt, dann ist er nicht James Bond. Das ist halt, er ist halt schon so ein Schauspieler, der kann halt jemand anders sein. Ja. Bei Knives Out war er zum Beispiel nicht James Bond. Also. Ja. Ich meine, was interessant ist dann, wenn man wie gesagt weiterschaut in den Film, und das war schon ein erster, auch so ein Zeig, wo man denkt, okay, hier könnte irgendwie, das ist irgendwie mal ein bisschen anders, weil dann lassen sie Felix Leiter sterben. Ja, Felix Leiter stirbt, weil sein weil der Neue, ne, ist, glaube ich, Logan Ash, der Neue ist halt im Prinzip, ja, da heißt es noch, ja, er grinst zu viel und so weiter, ne, der ist total auffällig und so weiter, schlechter Geheimagent und so weiter. Eigentlich super Geheimagent, allerdings ist es ein Spectre-Agent. Richtig. Weil das ist das Interessante. Sozusagen Bond und Felix Leiter sind dann sozusagen die alte Garde. Ja. Bond ist schon ersetzt worden. Ja. Ja, und Felix steht dieser. Diese Grinsebacke mit der durchgestylten Frisur und den flotten Sprüchen auch schon so ein bisschen in den Hacken, und der ist aber eigentlich der große Verräter. Genau. Ja. Ich weiß gar nicht, wann sie jetzt die Waffe genau erklären. Ja. Ach, das ist vorher noch. Stimmt, wir haben nämlich einen wichtigen Punkt in Jamaika ist ja erstmal dieses Spectre-Treffen. Das haben wir vorher total. Das ist auf Kuba. Ach, das kommt danach erst? Mhm. Okay, dann siehst du, ich. Genau, also meinem Film Alzheimer. Ich werfe so Filme. Weil das Interessante ist, und das haben sie wirklich super schön gemacht in diesem Film, weil es ja eben auch ein Agentenfilm ist und ein Spionage und so weiter. Ja. Dass man erstmal durch den Film erstmal. Obwohl so ein das mit Agentenarbeit eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Aber es ist halt, das Genre. Wollte sagen, ne? So. Was man also wirklich sieht, ist nicht dieses, okay, also das ist jetzt der Böse und das haben wir jetzt so definiert und der ist jetzt der Böse, weil der ist jetzt der Böse. Ja. Sondern man muss jetzt erstmal ein bisschen gucken. Man muss wirklich mal ein bisschen sortieren, wer ist jetzt hier eigentlich wer. Genau. Ja, weil zuerst deutet alles eben auf Spectre hin. Dann gibt es da dieses Spectre-Treffen. Ja. Ja. Der Typ, hinter dem da alle her sind, dieser Wissenschaftler, der hat allerdings, und das war das Interessante, das war eben, wie gesagt, wir können hier schön spoilern, weil und so. Ja, der hat ja im Grunde genommen, der Punkt ist, Waffe, die kann man irgendwie programmieren. Ja. Und er hat aber heimlich durch Schuhzubinden hat er den USB-Stick ausgetauscht. Genau. Und dann sieht man halt nicht ein Target, sondern multiple Targets. Ja, das Interessante ist schon so. Genau, das Interessante ist, es gibt also im Kern dieser Story, es gibt eine, ja. Ethno-Waffe. Ja, beziehungsweise, nee. Also es gibt eine programmierbare Waffe. Genau, es gibt eine auf Nanotechnologie basierende Waffe, die kann programmiert werden mit dem genetischen Code von Zielpersonen. Genau, im Grunde genommen, ja, man kann diese Waffe in eine große Menge von Leuten reinschmeißen. Wenn nur der dazwischen steht, den man treffen will, den trifft es dann tatsächlich tödlich. Für alle anderen geht es ganz normal weiter. Und die Sache ist auch, was noch mit der Sache ist, also es ist im Prinzip der feuchte Traum von jedem Waffenproduzenten, weil es halt wirklich eine Waffe ist, du kannst selektieren. Ja. Das wird ja später in dem Film noch klar. Deswegen habe ich zuerst Ethno-Waffe genommen. Mhm. Man könnte alles eingeben. Also das sind halt Nanoroboter, das meinte ich auch mit, es spielt leicht in der Zukunft. Ja. Man könnte genetische Merkmale programmieren, man könnte aber auch zum Beispiel sagen, jetzt alle Weißen werden getötet. Ne? Oder alle Blauäugigen. Alle Männer, alle Frauen, alle Blonden. Ist egal was, du kannst alles eingeben. Und du musst die Person gar nicht dabei haben. Du hast halt irgendwie, ich gehe halt hin und infiziere irgendjemanden. Mhm. Sobald jemand infiziert worden ist mit diesen Nano, es bleibt drin, du kannst es nicht entfernen. Mhm. Ja. Also im Prinzip kann ich eigentlich wie so ein Virus das ganze Ding in der Weltbevölkerung verteilen und die Person und eigentlich mich zurücklehnen und darauf vertrauen, dass die Person, die ich treffen will, die wird irgendwann treffen. Ich sag mal so. Durch Kreuzkontaminierung. Genau, weil das ist das bisschen makabere dabei. weil wir ja schon sagten, von wegen, der Film ist verschoben worden. Stell dir mal vor, wir bringen den tatsächlich im April letzten Jahres. Wenn sie das Jahres, in der Pandemie rausgebracht hätten, ja, das wäre nicht so ja, schön gewesen. Und dann kommt der, weil man hat wirklich ja diese Szenen, wo die Software durchrechnet, wenn sich das ausbreitet und man sieht also, wie diese Nanotechnologie sich da über den Erdball ausbreitet. Und, Im Nachhinein verstehe ich auch, warum sie es verschoben haben. Oder wenn man zum Beispiel guckt, wenn die, wie gesagt, dieses Forschungslabor überfallen. Ja. Früher hätte man da nie drüber nachgedacht, aber wenn die Ansage von der Security kommt, ja, die Leute sollten das da räumen, das befände sich im Lockdown. Ja. Ja, es ist alles nicht so. Irgendwie, also so manche Sachen haben heute ein bisschen anderen Charakter. Ich glaube, da haben sie da bei den Dreharbeiten nie drüber nachgedacht. Ja. Ja. Dann hatten sie noch diesen Henchman von Spectre. Ich weiß gar nicht, wer das war. Also, oder wie der jetzt hieß. Der hatte so ein Glasauge. Und der war im Intro schon, also in der Vortitelsequenz schon drin. Und also man sah halt nur ein Glasauge. Am Ende, wo er ihn halt besiegt hat in der Vortitelsequenz, sieht man, wie das Ding rausfällt und irgendwie so auseinanderploppt und irgendwie, wird aber nicht genauer erklärt. Ja. Also, und dann ist halt 007 bei diesem Spectre-Treffen, hat sich da eingeschlichen, aber auf einmal, genau wie beim ersten Spectre-Treffen, ist er auf einmal der Fokus. Ja. Weil das ist ihm ja beim ersten Spectre-Treffen, wo Blofeld ja nach oben guckt, what took you so long, Bond? Ja. James. Ja. Ja, also dieses Spectre-Treffen auf Kuba genau. Stellt sich eigentlich raus, aber als Inszenierung für James Bond. Ja, sie wollten eigentlich James Bond in eine Falle locken, genau. Um ihn dann eben mit Herakles zu töten. Genau. Und stattdessen sterben alle und um ihn herum. Hm. Nur er eben nicht. Also stirbt, also im Prinzip die komplette Spectre-Riege, wo man halt eben im Film davor sagt, um Gottes Willen, die sind ja überall. Das ist ja wie Hydra bei Marvel. Ja. Also hat sich erledigt, richtig. Weil es gibt nur noch ein einziges Spectre-Mitglied, das nicht gestorben ist. Genau. Und da an der Stelle wird eben klar, dass eben Spectre, wovon Bond jetzt die ganze Zeit ausgegangen war. Also dieses Auge war ein bionisches Auge, was Spectre aus dem Knast quasi genau. Also, bedienen kann. Genau. Also Blofeld kann so im Stile von Al Capone sein Imperium auch aus dem Hochsicherheitsgefängnis leiten. Ja, das konnte Al Capone nicht wirklich. Aber das war gut. Aber hieß es immer, ne? Ja, ja. So, aber auf jeden Fall. Aber Christoph Waltz kann das. Ja, also wie gesagt, es stellt sich eben raus, es ist alles, das ist, ich finde, das Schöne, weil es eben um diese, ne, es geht um Verrat und Geheimnis und so weiter. Man merkt, also es ist in alles... In dem Moment wird auch klar, wir haben eine dritte Partei. Genau, also es ist alles nicht so, wie es irgendwie scheint. Ja. Ja, weil die britischen Kräfte sind eigentlich mehr damit beschäftigt, das alles unter den Teppich zu kehren, weil das darf jetzt bloß nicht rauskommen, weil eigentlich gibt es dieses Programm gar nicht. Und eigentlich ist das auch brutal, verstößt wahrscheinlich gegen so ziemlich jede Chemie, C-Waffen oder was weiß ich für Waffen. Ja. Auf jeden Fall, also eigentlich dürfte es das gar nicht geben und das gibt es auch gar nicht und wir brauchen einen größeren Teppich. Mhm. Ja, um da noch was drunter zu kehren. Ja, und darauf läuft es auch hinaus, weil dann geht nämlich Bond zurück zu MI6 und trifft auch da auf 007 wieder und stellt im Prinzip M zur Rede. So nach dem Motto, was seid ihr wahnsinnig? Also es läuft darauf hinaus, dass er quasi sagt, habt ihr sie noch alle, sowas zu produzieren? Mhm. Ist euch nicht klar, dass sowas danach schreit, wegzukommen und riesengroßen Schaden anzurichten. Was habt ihr euch dabei gedacht? Ja, ja. Also das ist... Dann kommt so diese typische Rechtfertigung, die man von Politikern und Diktatoren schon oft gehört hat. Also ja, gut. Aber M ist sehr, sehr hin und her gerissen, wobei ich halt sagen muss, dass das Ralph Fiennes einen super Job macht als M mittlerweile. Ja, vor allem, weil man an der Stelle merkt, das ist tatsächlich, wie du sagst, diese Zerrissenheit. Hm. Er weiß, das ist falsch. Ja. Er weiß aber auch, das ist eine große Chance. Ja. Und er weiß, dass er irgendwie in einer Welt, die sich schneller dreht, als irgendwie das System mithalten kann, muss er irgendwie einen Vorsprung kriegen. Ja. Und das war eine Möglichkeit, dass diesen Vorsprung zu haben. Ja, weil man sagt, dass, egal welche Mächte auf der Weltbühne vielleicht jetzt wie sage ich jetzt mal, die USA, die seit Jahrzehnten mit tonangebend sind, aus Asien, so, egal wer da jetzt alles auf der Weltbühne jetzt vielleicht auftaucht, mit dem Ding bin ich quasi unangreifbar. Ja. Ja, und dann sage ich jetzt mal, du kannst für jemanden, der eben von sich aus sagt, der angetreten ist, dieses Land da zu verteidigen, das ist perfekt. Du kannst auch eigentlich fast jeden, von dem du auch nur ein Haar bekommst, ne, wenn du zum Beispiel jetzt von einem Kim Jong-un irgendwie ein Haar hättest, ja, das programmierst du halt genetisch in diese Nanobots ein. Und dann brauchst du einfach nur bei einem Touristen oder so irgendeinen aus Nordkorea, weil das verbreitet sich ja. Das ist ja wie ein Virus, verbreitet sich das. Du kannst warten, bis es die Zielperson erwischt. Genau, das ist der Punkt. Also dass alle, die auf die es nicht programmiert ist, die können es in sich tragen, haben nicht das Problem. Sobald sie mit entweder der Person oder dieser Personengruppe in Berührung kommen, die werden krank und die sterben. Ja. Während der Überträger selber... Und das innerhalb von Sekunden. Ja, während der Überträger einfach ganz normal weiterleben kann. Ja. Ja. Was eben, wie gesagt, nachher, wo du sagst, wenn man da nur ein Haar hat, das ist zum Beispiel was dann später im Verlauf der Handlung dann nochmal relevant wird. Ja, wir treffen jetzt Madeleine wieder, weil Madeleine irgendwie als Analystin, glaube ich, für MI6 arbeitet, war das, glaube ich. Ja, die macht da ja so psychologische Auswertungen. Ja, Analystin. Die macht da psychologische Auswertungen mit dem Gefangenen des... dem wichtigsten Gefangenen, dem VIP-Gefangenen. Dem VIP-Gefangenen Großbritanniens. Genau. Genau. Aber sie ist halt immer noch mit Lucifer quasi verbunden. Mhm. Also Lucifer ist ja immer noch mit ihr verbandelt und er geht halt, tritt an sie ran und sagt, hier, das ist hier die Waffe, weil er hat Zugang zur Waffe, weil er halt im Prinzip diese dritte Partei ist und sagt, die Waffe musst du jetzt einsetzen. Und sie sagt, ich kann das nicht. Doch, musst du aber. Und es wird halt so ein bisschen impliziert, als ob sie James Bond umbringen wollte. Habe ich den aber von Anfang an nicht abgekauft. Ja. Also er, das hat sich dann an der Stelle des Films eben dann jetzt klar gezeigt. Ja, er ist derjenige, er erfährt immer noch weiter seine Vergeltung gegen Spectre. Ja. Und er hat jetzt quasi alle getroffen. Außer Blofeld. Bis auf Blofeld. Außer Blofeld. Madeleine hat halt eben mit so einem Parfum, kurz bevor sie rein ist, sich halt eben dieses Herakles auf die Handgelenke gemacht. Berührt dann eben auch James Bond und dann soll es halt eben rein zu Blofeld geben. Mhm. Und in dem Moment, wo sie halt James Bond berührt, ist halt eigentlich jedem klar, er ist nicht das Ziel. Und dann bleibt eigentlich nur noch einer als Ziel übrig und das ist halt Blofeld. Ja. Und da spielen sie halt die ganze Zeit damit, ne? Ja. Weil dann kommt halt so dieses, Blofeld macht halt so seine üblichen Spielchen. Ja, sie hat dich nicht verraten, ne? Die hat überhaupt nicht mit uns geredet. Ich wusste, du würdest irgendwann an Vesper Lynns Grab gehen und ich musste einfach nur die Bombe platzieren und warten, bis du da bist. Ne? Also es war überhaupt kein Hexenwerk nötig. Und provoziert halt eben James Bond so weit und dann James Bond geht halt immer näher und du denkst halt so, boah, in dem Moment, wo der den berührt, ist der tot, das weißt du halt, das ist halt, dann packt er oben an den Rahmen von dem Ding und ich so, boah, Leute. Ja, das hatte... Also die Nanit scheinen aber nicht über Aerosole zu funktionieren, sonst wäre es direkt vorbei gewesen. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an das Finale... Hoppala. Das erinnerte mich so ein bisschen an das Finale aus GoldenEye mit dem Kugelschreiber, den man da mehrfach klicken konnte, wo man immer genau der Typ total nervös da mit diesem Kugelschreiber rumspielt. Und der du siehst halt James... Weil das dieser explodierende Kugelschreiber ist, wenn du den paar Mal drückst und dann... Und du kannst richtig sehen, dass alle... Bond zählt mit. Weil alle ganz gebannt auf diesen Computermonitor gucken. Mhm. Und du siehst aber ganz genau, wie Pierce Brosnan ich immer nur mitzählt. Wie viel ist er jetzt? Weil er immer so, das waren mal 4, dann sind es mal 5, dann wieder 2. Und in dem Moment, wo es eines haut er dem das Ding aus der Hand. Genau, und du wartest eigentlich nur drauf nach dem Motto, was passiert. Ja, ja. So ist das hier auch so, ganz dicht dran, dann doch wieder ein Stück zurück. Ja, ja. Ja, schon quasi die Hand an der Gurgel, ach nö, das habe ich jetzt eigentlich doch nicht nötig, wieder die Hand in die Hosentasche. Ja. Ja, und so vor und zurück denkst du, ja. Jetzt, ja, nein, weiß nicht. Und zum Schluss lässt er halt alles fallen und sagt, du sollst sterben, verdammt, und wirkt ihn halt. Lässt aber dann davon ab, weil er ist halt dann doch Profi. Und dann kommen halt alle rein und sagen, ja, sorry, ich weiß. Ja. Ne, so nach dem Motto, ich habe es aber nicht gemacht. Ja, und dann sieht man aber, Blofeld ist tot. Ja. Weil Virus oder Naniten. Ja, weil das Interessante dabei ist einfach, Blofeld wollte die ganze Zeit eigentlich quasi sein Ableben provozieren. Er hat so ein bisschen den Joker gemacht bei. Genau, also er wollte. Es war schon Batman und Joker. Ich komme immer wieder auf. Genau, Batman. Also er wollte eigentlich die ganze Zeit James Bond dazu bringen, dass James Bond ihn umbringt. Ja. Ja, war auch schon, sag ich mal, bei so 95-98% dann doch. Aber dann stirbt er auf eine Art, die er jetzt gar nicht gedacht hatte. Ja. Ja, also nach dem Motto, er gewinnt so oder so irgendwie, wenn Bond es tut, gewinnt er, weil dann kriegen sie dafür James Bond dran. Ja. Wenn er da weiter lebt, bleibt er weiter sozusagen der Dorn in der Seite von James Bond und so weiter. Man hätte jetzt natürlich argumentieren können, Blofeld war in dem Moment, wo James Bond oder wo Madeline da drin gewesen ist, weil Bond packt an den Rahmen, irgendeine Wache hätte an den Rahmen gepackt, die Wache hätte eine andere angefasst, also durch Kreuzkontaminierung. Blofeld hätte es irgendwann erwischt. Irgendwann. Also der Auftritt von Blofeld, der hätte Hannibal Lecter übrigens neidisch gemacht. Also das war... Ja. Ja. Ja. Ja. Also das war so ein bisschen die Verbildlichung von ich sitze nicht mit euch hier, ihr sitzt hier mit mir. Ja. Weil man kommt nicht zu Blofeld. Blofeld kommt zu einem. Ja. Ja, also er gibt ihnen quasi eine Audienz, so wirkte genau, das. Ne? Genau, das war also, ja bei in dieser Box, die wird dann rausgefahren, hinter fünf Türen irgendwie, die sich alle irgendwie ändern, hier öffnen, abschließen und so. Also man geht da nicht bis zu Blofeld rüber. Nee. Nein, der wird zu einem rausgefahren. Genau. Ja. Also da muss man sagen, das war so dieser Punkt in der Handlung. Da hat man jetzt so das Gefühl, da waren jetzt so ziemlich viele Puzzlesteine, die haben jetzt schon mal, die haben gepasst. Also das Bild wurde ab dem Moment, es wurde schon Stück für Stück klarer, aber ich denke mal in dem Moment, weil dann Blofeld aus dem Spiel war. Spectre komplett ausgeschaltet. Genau, da war schon ziemlich viel von dem Bild komplett da. Da hatte man so ein bisschen jetzt mehr das Gefühl, man könne so zumindest ein bisschen absehen, in welche Richtung das geht. Vorher war es wirklich, und das ist das, was die Sache so kurzweilig hält, es hätte so sein können, ja. Vielleicht hatte Blofeld doch keine Lust mehr auf seine eigene Organisation und steht, ja, man weiß es ja nicht. Ja, natürlich. Ja, aber dann wird jetzt so richtig langsam klar, okay, also das ist die Richtung, in die das hier läuft, ja. Ja. Laufen könnte. Ja, und dann ist im Prinzip so ein bisschen Pause. Ne? Also, was heißt also Pause? James Bond kriegt kurz Zeit, Luft zu holen. Ne? Also die weltweite Suche nach Ash, der entkommen ist und als Verräter halt gesucht wird, läuft halt, aber Bond hat erstmal nichts zu tun. Also er hat jetzt nicht, er muss jetzt zu Location A, also geht er mit Madeleine nach Norwegen ist im Norden, aber auch nach Nord. Nach Norwegen. Und sie wohnt nämlich im Haus ihrer Mutter. Ja. Genau da, wo, ne? Mit ihrer Tochter zusammen. Genau, und hat dann auch eine Tochter. Und dann fragt er so, ist sie, nein, sie ist nicht von dir. Also du merkst halt wirklich, es rattert, als er sie sieht, ne? Und er vergleicht, ne? Nein, sie ist nicht von dir. Mhm. Spoiler, doch, ist sie. Ja, ist eine Spoiler-Version. Alles spoilern. An deinen Augen sollst du mich erkennen, ne? Yeah. Wer ist das? Ja. Oder sowas. Ja. Ja. Also, Also das ist so eine Szene, das erinnerte mich so ein bisschen an Casino Royale, wenn Bond dann mit Vespa anfängt, mal so mit dem Boot durch die Gegend zu fahren und so. Da hatte man auch diese ganze, da hatte man diesen ganzen Erzählstrang bis zu dem Moment, wo die Tür aufgeht und die reinkommen, um Le Chiffre zu töten. Ja. Und dann heißt es ja, wir müssen aber in das Sanatorium und dann ist er da in dem Sanatorium und dann fangen sie an, ne, und sagt, oh, komm, wir steigen hier aus und fahren mit dem Boot und so weiter. Das ist so ein ähnlicher Moment, wo man denkt, okay, in welche Richtung jetzt? Ja. Also er hat quasi so gerade Zeit, die Kleine kennenzulernen, sich zu fragen, ob es vielleicht seine Tochter ist und von ihr gesagt zu bekommen, dass sie nicht seine Tochter ist. Ja. Und dann kommt halt die Meldung, Ash ist auf dem Weg zu euch. Mhm. Und so, dann Action, Verfolgungsjagd und so weiter. Endet damit, dass Ash gekillt wird. Ja. Aber Madeline und die Kleine wird halt von Lucifer entführt. Ja, genau. Und dann gibt es halt wieder mal ein Briefing. Und es kommt halt eben dann raus, dass, ja, sie, ich glaube, identifizieren sie ihn, glaube ich. Also auf jeden Fall kommen sie dann auf diese Insel, ne, die halt super giftig ist. Und er hat dann einen Giftgarten. Und das genau, ist halt also es gibt eine Insel, das ist in einem Gebiet, das sowohl das heutige Russland wie auch Japan beanspruchen. Genau. Und da ist in Sowjet... Gibt es ja in der Gegend öfters, und, ne? Genau, soll es geben, habe ich schon mal gehört. Ja, ja. Und die Sowjets hatten damals zur Zeit des Kalten Krieges, haben die da ein Raketensilo genau. gehabt für nukleare Waffen. Ja. Und ja, das ist ja alles aufgelassen, aber Lucifer hat sich dahin zurückgezogen und hat sich da ein bisschen häuslich eingerichtet. Mhm. Wobei er hat einen fürchterlichen Einrichtungsstil. Also eigentlich hat er gar keinen Einrichtungsstil. Nee, er hat gar keinen Einrichtungsstil. Ja. Das ist eigentlich der Witz. Er hat keinen Bekleidungsstil, er hat auch keinen Einrichtungsstil. Ja, das Einzige, was er halt mag, sind diese Zen-Garten, diese Steingärten. Da hat er einen riesengroßen. Ja, weil das Interessante ist, dass er ja immer dann von dem Garten redet und von Blumen und sowas. Ja, und ja. Dann geht er los und sagt zu Madeline und der Tochter, will ich mal meinen Garten zeigen. Ja. Und dann hat er dieses Riesenareal. Und da ist keine einzige Blume drin. Da sind erstmal überhaupt keine Blumen drin, sondern da sind nur so ein paar Schergen da, die völlig eingeschüchtert diesen Steingarten da machen. Ja, ja. Also er ist irgendwo so, also irgendwie, man merkt das. Mhm. Man merkt das dadurch, dass er, und ich glaube, das sollte damit ein bisschen gezeigt werden, dadurch, dass er als sehr junger Mensch die ganze Familie verloren hat, da ist überhaupt, total entwurzelt. Da ist überhaupt nichts ausgeprägt. Ja, ja. Also das ist ein wildes Konglomerat aus allem, was ihn da irgendwie ein bisschen beeinflusst hat. Aber er hat eben, wie gesagt, ja, jetzt könnte man sagen, ja, mit diesem, ich meine, er ist kein Asiate, aber er kleidet sich in der Art und Weise und so weiter. Also da ist nichts, was wirklich mal angeleitet oder... Wo man vielleicht sagt, okay, weil er sagt, ja, mein Vater hatte da einen Garten. Man weiß ja gar nicht mal, ob das wirklich stimmt. Eigentlich weiß man gar nichts über ihn. No? Also das könnte, den das könnte auch, Film über, genau, also es könnte auch sein, dass er sich da einfach eine um mit seinem Leben klarzukommen, hat er sich dann eine Story über seine Eltern zusammengebaut. Ja. Weiß man nicht. Ne? Also weiß man nicht so wirklich. Auf jeden Fall, er hat eben diesen, er hat sich in diesem Silo eingerichtet genau, und da produziert. Da haben sie quasi diese Nano, genau, also Herakles. Er macht da im Grunde genommen diesen, ich sag mal, Naniten-Farming. Ja. Ja, weil die stehen da in dieser Flüssigkeit, stehen welche in so Schutzanzügen. Ja. Mit komplett Gasmaske, weil es scheint wohl sehr, sehr ätzend zu sein. Was man dann merkt, als da mal einer dann reinfällt, ja. Da merkt man so, also die da stehen und da arbeiten, die sind also komplett schmerzfrei. Ja, nee, die sind komplett geschützt. Die haben komplett. Ja, aber trotzdem, also... Vollkörperschutz. Ja, ja. Also das ist halt schon... Und da muss man eben hin, wenn man die Welt retten will. Genau. Und vorher hat halt eben Madeleine nimmt halt eben, also will halt Lucifer noch ein Sicherheitsding von Madeleine haben. Das heißt, er hat also eine Fiole mit Herakles, was halt, glaube ich, wird es vorher gesagt oder nicht, aber es wird impliziert, was eben auf sie gebrandet ist. Ja, er hat quasi als Schlüsselanhänger immer dabei. Genau, weil er hatte in der Szene, in der die beiden sich treffen, bevor sie mit Bonds Blofeld besucht, unterhalten die beiden sich ja. Und er zeigte, er hat ja eine Locke von ihr. Mhm. Und sagt sogar, was man daraus alles irgendwie machen könne und so weiter. Genau. Das heißt, da hat er sozusagen, er hat ihren Gencode da hier. Genau. Ja, der Rest ist eigentlich ein bisschen Standard, James Bond. So ein bisschen, also zumindest, ne, James Bond geht halt im Prinzip da rein. Und also James Bond und 007. Ja, beide gehen da rein. James Bond und 007, ja, gehen da rein. Ja, Moment. Zu dem Zeitpunkt ist James Bond aber wieder 007, weil 007 ja davon... Also 007 und Numi gehen da rein, weil 007 hat gesagt, sie sollen bitte James Bond wieder mit 007 geben. Wieder mit 007 ansprechen. Ja, ja. Es ist ja nur eine Nummer. Ja. Jedenfalls, die gehen dann da rein und... Also James Bond ballert sich da durch die Gegner durch. Also John Wick wäre neidisch. Das ist wieder cool. Aber das ist so eine, in dem Teil jetzt, das ist wieder so richtig klassisch Bond. Ja. Das heißt, es gibt, der Bösewicht hat sein geheimes Versteck. Mhm. Und der hat eine Armee aus Schergen am Start, die alle bewaffnet sind, aber die alle irgendwie... nichts treffen. Und ja, und, da geht ein Alarm los, aber wir machen trotzdem einfach mal eine Tür auf und wir gucken gar nicht mal. Ja gut, dafür werden wir dann erschossen von James Bond. Das haben die auch nicht anders verdient. Ja, ja, ist halt so. Ja, oder sie werden dann... sie werden bewusstlos geschlagen, sie werden erschossen. Ja. Und der Ball es wird abgeräumt. Ja, er ballert sich halt durch. Ja. Nomi killt noch den Doktor, indem sie ihn halt in die Säure reinschmeißt. Ja. Was eigentlich ein sehr treffendes Ende für diesen Giftmischer da ist. Ne? Also, Ja. Dann läuft es halt darauf hinaus, dass das irgendwann Stellen natürlich das Unvermeidliche, Bond und Lucifer kämpfen halt gegeneinander. Im Zuge dieses Kampfes zerbricht Lucifer aber die Giftfiole und infiziert im Prinzip Bond mit diesem, mit dem Nanovirus, was halt eben Madeleine und die Tochter töten würde und verurteilt im Prinzip Bond dazu, Madeleine und die Tochter niemals wieder zu berühren. Ja. Und eigentlich auch sicherheitshalber wahrscheinlich am besten gar nicht zu sehen. Ja. Am besten niemanden zu berühren, der dann wieder... Genau, ne, also eigentlich ganz übel. Und spätestens da ist, glaube ich, meinem Sitznachbarn klar geworden, der ist tot, Bond. Bond ist absolut tot. Ja. Also wenn sie jetzt die allerletzte Ausfahrt nicht nehmen, die irgendwie... Ja. Er versucht es noch, indem er halt eben Q anfängt und sagt, ist das wirklich ganz, ganz sicher, dass... Ne, wenn man es einmal hat, kriegt man es nicht weg. Ja. Habe ich Ihnen doch gesagt. Nein, geht nicht. Keine Chance. Ja. Also auch bei, weil okay. Es gab im Grunde genommen an der Stelle, jetzt gab es nur zwei Möglichkeiten. Hm. Entweder sie kommen mit irgendeinem Twist um die Ecke, dass das doch irgendwie alles nicht so ist. Ja. Nach dem Motto, ja, das war schon die Fiole und der hat, aber der... Dieser Doktor hat jetzt in einem allerletzten Twist jetzt hat den Lucifer auch nochmal veräppelt, indem er den Code jetzt auch wieder nicht genommen hat, sondern vielleicht irgendwie den genetischen Code von Lucifer, der aber in dem Moment schon tot war, also dass das keine Rolle spielt. Oder ist aber nicht so. Nein, es ist nicht so. Es wird wirklich von A bis Z durchgezogen. Genau. Und dann ist natürlich die Sache, dass das Bond vorher gesagt hat, die HMS Dragon, auch wenn das totale internationale Verwicklungen gibt, ne, weil die Amerikaner schon da sind, sich dafür interessieren, die Russen sind schon da, interessieren sich dafür, die Briten sind ja eh schon da und die Chinesen sind, glaube ich, auch noch da und also, ne, böse Geschichte. Genau. Und Bond sagt, Mittelstreckenraketen Strike auf meine Position. Genau. Also nicht nuklear, ne? Ganz normal. Genau. Also die Idee ist einfach, wir schaffen jetzt erstmal Madeleine und ihre Tochter von dieser Insel. Und da sind die auch schon, die sind auch schon weg. Da hat sich, glaube ich, Nomi, nicht mehr 007, sondern Nomi drum. Genau. Ja, weil das Interessante, und das ist dann natürlich so typisch Bond, das ist halt, also wir haben jetzt die Raketen und wir können das machen, aber der Punkt ist natürlich, weil das ein Raketensilo aus Sowjetzeiten ist, da kommen wir nicht durch, du musst da die was... Die Tür müssen auf. Also das ist dieses typische, da muss jetzt einer bleibt hier zurück und der macht hier auf, damit das eben klappt. Weil hochmoderne britische Schiffe haben natürlich keine Bunkerbuster an Bord. Nein, das haben die nicht. Nein. Das machen wir auf dem Zerstörer, haben wir das nicht. Es ist Bond. Es ist Bond, genau. Ne? Genau. Und er macht es. Klar. Er macht es und er musste halt wieder zurück. Das war eigentlich zwischen dieser Lucifer-Szene. Genau. Also eigentlich, zuerst geht er halt hoch, ne? Macht halt eben die Silos auf, geht ne, jetzt verschwinde ich aber von der Insel, ne, zu Nomi und, nee, nicht zu Nomi, zu Madeleine. Genau. Und alles ist gut, aber dann gehen die Dinge wieder zu, weil Lucifer, ne, also genau. Das wird da so also eingebaut. Eigentlich ist er ist einmal eigentlich schon komplett durch. Ja. Und dann doch nicht. Ne? Und dann und merkt dann geht, er halt. Und dann geht nicht mehr. Die Zeit genau. Ist nicht mehr, will er aber dann auch eigentlich gar nicht mehr, weil er ist ja dann auch infiziert, weil spätestens in dem Moment. Ja. Ja, und zum Entsetzen aller Fans wahrscheinlich endet es wirklich damit, dass er halt sieht, wie britische Raketen auf ihn zufliegen und im Prinzip ihn mitsamt der Basis in Schutt und Asche legen. Ja. Ja. Und damit ist Bond damit, tot. Damit sich nicht jetzt noch die anderen Supermächte jetzt irgendwie noch über das Mittel jetzt noch drüber hermachen können. Und wir haben es, also Bond wirklich verschwindet in einem Feuerball, also damit auch niemand mehr sagen kann, also da gibt es halt wirklich gar, also wenn sie jetzt Craig Bond wiederholen würden, müssten sie einen klonen. Irgendwie, ja. Keine Ahnung, wird er nicht ist, passieren. Er ist in einem Feuerball. Ja. Der ist gestorben. Weg. In einem Feuerball. Ach so, okay. Ja. Also er hatte am Ende, für einen anderen Tod hatte er keine Zeit. Sagen wir mal so, er brauchte nicht viel Zeit zu sterben, weil das ging sehr, ziemlich schnell. Ja. Also das haben sie eigentlich ganz gut gemacht. Sie haben dann, die Szene ist ja die, dass sie über Funk dann nochmal den Kontakt haben und er kann Madeleine nochmal das sagen, was er sagen will. Ja. Das ist jetzt aber auch nicht überpathetisch. Also er steht da jetzt nicht 20 Minuten und wartet auf sein Ende. Nee. Also er schafft das irgendwie gerade so, dass die Silos auf sind. Er schafft es da gerade noch auf das Dach, dass er da Funkverbindung hat. Die können dann noch ein paar Minuten, weil die Dinger sind unterwegs und die kriegst du auch nicht wieder zurückgeleitet oder sowas. Und ich bin so froh, dass sie da nicht irgendwie... Also, und dann ist vorbei. Dass es nicht zu pathetisch gemacht haben, weil was weiß ich, so nach dem Motto, er kann sich so gerade noch seinen Wodka-Martini trinken und so weiter. Das haben sie alles nicht gemacht. Er steht da ganz normal, weiß, ich habe alle gerettet, aber ich habe mich nicht... Also außer mir habe ich alle gerettet. Genau. Ne? Also nicht noch so, ich habe jetzt noch Zeit, mir noch einen Wodka-Martini zu mixen, noch eine Zigarre zu rauchen, dann noch einen Anzug anzuziehen, ja, und nochmal durch die Haare zu gehen, ehe hier das Ding einschlägt. Nee. Das geht alles relativ schnell, weil das ist auch, wie gesagt, ja Bond-typisch, es geht gegen die Uhr. Ja. Das muss sein. Ja. Ja. Und im Grunde genommen, man hat dann, wenn das passiert ist, es gibt einen zweigeteilten Epilog. Im Grunde genommen? Die eine Seite ist halt eben die komplette James Bond-Riege: Moneypenny, Q, die so eine Mini-Gedenkfeier machen. Genau, die treffen sich alle im Büro von M. Genau, und ja, M gibt einen aus. M gibt einen aus und da trinken sie sich halt einen auf Bond. Gibt noch so einen Sinnspruch. Genau. Und das war's im Grunde. Ja, und dann, also von der Seite. Genau. Und dann Cut zu Madeleine, die halt mit ihrer Tochter nach, wie heißt die Insel nochmal? Matera fährt und quasi noch sagt zu ihrer Tochter auf Französisch, ne, ja, ich möchte dir eine Geschichte von ihrem Vater erzählen, also von einem Mann erzählen. Ne? Von einem Mann. Ne? Es ist ihr Vater, aber ne, das kommt aber dann auch raus. Ne, das wird dann bestätigt. Das sagt sie ihr dann halt auch, warum sie da gelogen hat. Keine Ahnung. Ja, und damit ist halt das Ganze vorbei. Ja. Der Daniel Craig-Bond-Lauf endet nach 15 Jahren. Es kommt der Abspann. Es kommt der Abspann und am Ende steht, James Bond will return. Genau. Weil weder du, noch ich, noch ihr, die uns hier zuhört, werden das Ende von James Bond oder Star Wars erleben. Das ist einfach eine endlose also Serie, die sich immer neu erfindet. Also das hat man auch, das fände ich übrigens interessant, ich weiß nicht, ob du darauf geachtet hattest. Es gab eigentlich nur ganz, ganz wenige, die beim Abspann aufgestanden sind. Ja, irgendwie sind alle da sitzen alle geblieben sind und haben auf eine Post-Credit-Szene gewartet, obwohl eigentlich klar ist, es kommt keine Post-Credit-Szene bei Bond. Beziehungsweise es kommt keine Post-Credit-Szene dabei, aber Bond will return kommt immer. Ja, ja. Aber das, also da nehme ich mich selber auch nicht aus. Das wollte ich schon sehen. Ja, irgendwie schon, ne? Das wollte ich sehen. Ja. Ich meine, auch wenn es für einen völlig klar ist. Natürlich. Ja, das ist halt völlig klar. Aber ich sag mal, fürs seelische Gleichgewicht in dem Moment. James Bond will return. Ja, fürs seelische Gleichgewicht in dem Moment, ja, da musste man, das musste man noch mitnehmen. Es hat auch das Ganze so. Nach dem Motto, steht das da? Stand das da? Ja, stand da. Ich hab's gesehen. Ich hatte so bei diesen möglichen Cameos, vielleicht wollten sie es auch in-Universe nicht machen, weil du hast halt schon so dieses, dadurch, dass 007 jemand anders gewesen ist, man hat halt schon so ein bisschen immer noch diese Fan-Theorie. Ja. Dass halt quasi die anderen Darsteller alle existiert haben und der Name James Bond eigentlich auch nur ein Codename ist. Aber wer weiß. Ja, also wie gesagt. Ich bin mal gespannt, erstens, wer es wird. Mhm. Ja, also ich glaube, es gibt ja immer diese Diversity-Sachen, ne, dass das halt eben eine schwarze Frau James Bond wird. Wahrscheinlich ist deswegen Naomi eine schwarze Frau gewesen. Als Antwort darauf, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Eine Frau ist definitiv ausgeschlossen worden, mittlerweile schon von den Offiziellen. Mhm. Also es wird kein weiblicher Bond werden. Mhm. Wobei ich finde, das ist für mich eigentlich kein Kriterium. Die Figur muss gut sein, dann ist es vollkommen egal, ob es männliche oder weibliche. Auch dass in dem Film impliziert wird, ja, dass Q homosexuell ist, ne? Und irgendwie auf seinen Mann. Ja, das habe ich zur Kenntnis genommen. Das spielt aber für mich überhaupt keine Rolle, weil es ist Q. Punkt. Ja. Ich bin mal gespannt. Also aktuell sind so die heißesten Kandidaten Henry Cavill. Und ich habe noch so ein bisschen Tom Hiddleston. Also Henry Cavill wird auch gehandelt aktuell als möglicher Bond. Vielleicht haben sie auch irgendeinen, weil das hatten wir ja nach Brosnan schon gehabt, dass schon wieder irgendeiner kommt, den wir gar nicht auf dem Schirm hatten. Weil ich kannte Daniel Craig vorher nicht. Mhm. Ich denke auch mal, man wird sich das jetzt mal ganz genau angucken. Ja, ich mach's. Ich mache ja? Ja? Ich mache euch den Bond. Ach so, ich hatte dir schon eine weiße Katze gekauft. Ach, man, ich soll den Blofeld machen oder was? Zum Beispiel. Ja? Muss ich mir ja eine Glatze schneiden. Deutscher als Schurken in James-Bond-Filmen, das kommt gut an. Aber Deutscher als Bond hatten wir auch noch nie. Ja, aber ich glaube, da sind die ziemlich eisern. Ich glaube, ja, also, es wird halt wieder ein Engländer. Weil das Engländer oder Schotte. Also, ja, deswegen, wir brauchen das unbedingt mit dem Engländer oder Schotten. Deswegen glaube ich auch nach dem eigentlich Iren, nicht an mit dem, Iren und dem Australier. Wer war denn der Ire? Pierce Brosnan. Oh, okay, wusste ich gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass er Ire war. Also der Ire, der Schotte, der Australier, Lazenby und so weiter. Ja, aber aus dem Commonwealth schon. Ich meine, gut, dann haben wir aus dem Commonwealth jede Menge Inder. Dann kann es auch Hugh Jackman noch werden. Dann haben wir noch jede Menge Indestämmige. Ja. Warum denn nicht? Nö. Wir werden es einfach sehen. Also, wir werden es sehen. Ne? Wir werden es sehen. Auf jeden Fall war es eine große Show. Und eine sehr, sehr lange Folge. Ja. War ja auch ein sehr, sehr langer Film. Ja, genau. Und ich freue mich drauf, wenn er auf Blu-ray rauskommt. Dann werde ich nämlich meinen Bond-Marathon machen. Alle 25. Nein, ich betrachte immer nur einzelne. Manno! Wieso nicht? Können wir nochmal machen. Ja, aber ich. Das war ja der Grund, warum ich vorher gesagt hatte, sie lassen ihn sterben, weil sonst hätte Daniel Craig das Sack niemals nie Problem gehabt. Mhm. Ne? Weil sonst hätten sie ihn irgendwann wieder dauernd gesagt, ja, mach doch noch mal und so weiter. Jetzt kann er sagen, der ist tot. Geht nicht. Naja, gut. Aber wer weiß es denn? Gut. Ja gut, sie haben ja bei Sean Connery, es gibt ja, wie oft hat er den Bond gespielt? Sechsmal. Sechsmal? Warte mal gerade gucken. Hängt davon ab, was man mitzählt. Ja, ja, also James Bond Filmreihe. So, wir haben. Weil sonst hast du. Jack Dr. No, Liebesgrüße aus Moskau, Goldfinger, Feuerball, man lebt nur zweimal. Genau, und dann Diamanten. Und Diamantenfieber, sechsmal. Sechsmal, und wie gesagt, wenn du sag niemals nie mitzählst, sind sieben. Ja, dann hat er ihn achtmal gespielt. Im Prinzip. Wieso hat er ihn achtmal gespielt? Ja, also erstmal die sechs, die wir jetzt aufgezählt haben, dann Sag niemals nie und The Rock. Das war hundertprozentig James Bond. Okay. Hallo, guckt euch den Film an. Okay. Und mit diesem Bild. Ich dachte, du sagst jetzt eine verlockende Falle. Nein. Aber bei The Rock, es passt halt wirklich. Ne? Na ja, gut. Ja, also wie gesagt, sehr, sehr schön gemacht. Ja, Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich auch. Ne, und wie sie den Bond dann neu machen. Man hat echt manchmal das Gefühl, so eigentlich haben sie schon alles gemacht, was wollen sie denn noch machen? Aber trotzdem schaffen sie es dann doch immer irgendwie. Ich meine, gut, Bond ist immer ein Spiegel der Zeit. Mhm. Und da die Zeit sich immer ändert, wird sich auch Bond immer ändern. Ja. Ne? Und, auf der anderen Seite gibt es aber diese Dinge, die, auch wenn man sie eben dann schon die ganzen Male gesehen hat, die möchte man einfach gerne wieder sehen. Ja, das ist allerdings wahr. Ne? Weil es einfach diese Dinge gibt, die werden nicht alt. Also als der Film losfährt und so bada bam, bada und dann diese Titelsequenz, ich war sofort drin. Ja, ich glaube, es ist einfach auch gerade auch jetzt, sage ich mal, in einer Zeit, auch gerade über Medien oder auch in der Popkultur, wo sehr, sehr viel kommt und sehr, sehr viel Kurzlebiges eben auch dabei ist. Ja. Das ist so ein wahnsinnig wohltuendes Gefühl, wenn man da wirklich wenn man diese Konstante hat. Mhm. Ja, wenn wirklich diese Dinge da sind, wo man sagt, ich gehe da jetzt hin und ich weiß ganz genau, was mich erwartet. Ja. Und wenn mir das geliefert wird und dann noch vielleicht eine Variante davon. Obwohl es dann natürlich dann auch die Fraktion gibt, die sagt, oh, früher war alles besser und so weiter. Die halt. War es ja auch. Ja, früher war alles früher. Weil irgendwie, ja, eben, deswegen. Ne? Ja. Hängt immer nur davon ab, wo früher war. Ne? Ja, weil früher war alles besser, haben sie schon bei Roger Moore gesagt. Ja, ja. Also, ja. Also ich hatte, wie gesagt, sehr, sehr viel Spaß. Oh, Sie haben sehr viel in diesen Film reingelegt. Ja. Durchaus ein gewisses Risiko, sage ich jetzt mal. Ja. Erzählerisch. Ne? Ja. Erzählerisch. Ja. Sonst nicht. Also, das sind ja Sachen, die sind ja quasi durch die Placements bezahlt, ehe sie überhaupt ins Kino kommen. aber ich sag mal, sie haben sozusagen inhaltlich zumindest ein bisschen was riskiert. Ja. Sind aber meiner Meinung nach durchaus dafür belohnt worden. Durchaus, ja. Ja. Und deswegen. Es hat sich tatsächlich bewahrheitet, dieses immer sozusagen die Ungeraden in der Craig-Ära 1, 3, 5. Ja, ja. Das sind die richtig gut waren. Ja, ja, ja. Und insofern super, dass er den fünften gemacht hat. Ja, ich muss halt wirklich immer noch sagen, also der einzige, den ich halt wirklich nicht so toll fand, obwohl es da auch Analysen gibt, die den auch super Meinungen gehen hat, ich fand halt ein Quantum Trost fand ich halt eben nicht so toll, aber alle anderen, also Spectre fand ich jetzt nicht so schlecht. Er war jetzt nicht so schlecht, der Punkt ist aber einfach, dass ein Highlight gesetzt wird, dann geht man hin und sagt, okay, aber auf dem Level jetzt weiter und dann eben, war jetzt nicht ganz so gut. Ja, und dann sagt man, okay, jetzt haben wir gesehen, das und das war jetzt nicht so gut, jetzt machen wir, okay, ihr habt es wieder begriffen jetzt und dann machen wir es wieder ein bisschen. Das ist das einfach. Ja, ne? Ja. Ich meine, man hat jedes Mal andere Regisseure, die bringen eine andere Vision mit. Ja. Das ist eben auch der große Unterschied zu früher, wo man auf wiederkehrende Regisseure einfach gesetzt hat in der Bond-Serie. Ja. Ja, wobei, ich meine, die letzten drei Filme waren alle Sam Mendes, ne? Wie, alle drei Filme sind Sam Mendes? Ja, die letzten drei. Die letzten drei Filme sind nicht Sam Mendes. Ich meine schon. Oh, okay, ich dachte, der neue wäre auch Sam Mendes. Okay, nee. Entschuldigung, habe ich mich vertan. Nee. Der ist eben jetzt gerade nicht Sam Mendes. Ja. Ja. Ja, Skyfall und Spectre, da merkt man, das ist eine ähnliche Handschrift hier. Euren Hass könnt ihr, weil ich das gerade falsch gesagt habe, könnt ihr uns bei YouTube posten, weil wir haben jetzt schon gefühlte 8 Stunden Folge jetzt. Ja, wir sind, ja doch. Ist eine sehr, sehr lange Folge. Wir haben keine Zeit mehr zu reden. Wir haben keine Zeit mehr zu reden, nein, nein. Uns kriegt ihr bei, also wir haben RSS-Feed, wir sind bei Spotify, Apple, Deezer, Google Podcast und YouTube. Bei YouTube könnt ihr uns auch ruhig mal Kommentare schreiben. Genau. Ansonsten, es hat mich sehr gefreut. Wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder um 8 Uhr, wie immer. Zu einer neuen Folge von Geekplätzchen. Wünschen euch der Watchman. Und der Sormaniac. Macht's gut. Bis Ciao. Dann. Tschüss. Geekplätzchen.